Praise the Lord. Hallelujah. Today we will not be going into that of facts and principles. Heute geht es nicht um die Tatsachen und Prinzipien der Welt. We will and continue with that as the Lord leads us. Amen. Amen. Damit machen wir weiter, so wie der Herr uns leitet in Zukunft. He gave me a message, a special message for today. Amen. Er gab mir eine besondere Botschaft für heute. Though it's all, he is the one also involved in all other messages that we have been preaching. Natürlich ist er auch involviert in allen anderen Botschaften, die ich mit euch teile. But sometimes God brings special ones. Aber manchmal bringt er etwas Spezifisches. Amen. Für den Tag. Praise the Lord. Hallelujah. Beware of principalities and their tricks. Nehmt euch in Acht vor den Prinzipien, vor den Gewalten und Herrschaften und ihren Tricks. Amen. Amen. Since the fall, seit dem Sündenfall, everything here on earth has been polluted. Ist alles hier auf der Welt verunreinigt. Amen. Amen. In Genesis 1. In 1. Mose 1. Please let's go there. Amen. Since the fall, everything has been polluted. Seit dem Sündenfall ist alles verunreinigt. Before the fall, when God created things, als Gott Dinge erschaffen hat, Genesis 1:25. 1. Mose 1, 25. And God made the beast of this earth after his kind. And cattle after their kind, and everything that creepeth upon the earth after his kind. And God saw that it was good. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art, das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. He created them; they were all good. Er hat es erschaffen und es war alles gut. And also in verse 31. Auch in Vers 31. And God saw everything that he had made, and behold, it was very good. Amen. Und Gott, okay. Und Gott sah alles, was er gemacht hat, und es war sehr gut. He saw everything he has made. Er hat alles gesehen, was er gemacht hat. And behold, it was very good. Und hat gesehen, dass es sehr gut ist. Everything he created, they were all good alles, and perfect. Was er erschaffen hat, war gut und vollkommen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. But after the fall. Aber nach dem Sündenfall. And that's why you know, beware of your decision. Nehmt euch in Acht vor euren Entscheidungen. If you decide not to believe Christ. Wenn du dich entscheidest, nicht an Christus zu glauben, your decision is not going to affect you alone. Wird deine Entscheidung nicht nur dich beeinflussen. Amen. Amen. You have, you know, it's going to affect your seed. Es wird auch dein, your children, deine Kinder, your family. It's going to affect people. Beeinflussen. Es wird Menschen um dich herum beeinflussen. Adam's decision to rebel against God did not affect him alone. Adams Entscheidung, it's affecting Gott you zu and me today. Hat nicht nur sein Leben beeinflusst, sondern unser aller Leben. One person's sin. Die Sünde einer Person. And you see how it changed everything. Sehen wir, wie das alles verändert. That everything polluted. Das alles verunreinigt. God kind of love was no longer his love. Gottes Liebe war nicht mehr seine Liebe. Amen. The love of this world was no longer his own love. Die Liebe von Christus war nicht mehr seine Liebe. You know, his peace was, Christ's peace was no longer here on earth. Der Frieden von Christus war nicht mehr hier auf Erden. It was now a polluted peace. Es war nun ein verunreinigter Frieden. Is somebody getting it? Everything that we affected everything. Es hat alles verändert. And that's why your decision to follow Christ is very, very important. Christus zu folgen ist sehr wichtig. Amen. Amen. You are not choosing for yourself alone. Du entscheidest dich nur für dich selbst. Deuteronomy 30 says, choose for you and your seed. 5. Mose 30 sagt, entscheide für dich und deinen Samen, für deine Kinder. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Adam did not choose for him alone. Adam hat nicht nur für sich selbst entschieden. He chose for the whole world. Er hat für die ganze Welt entschieden. And I also thank Jesus that he's coming. He chose for the whole world. He chose for us. Amen. Und ich bin dankbar, dass sein Kommen für uns alle war. Amen. The Lord wants us to be very careful with those we want to help. Der Herr will, dass wir vorsichtig sind mit den Leuten, denen wir helfen wollen. Those we want to be there for. die Leute, für die wir da sein wollen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Those that, you know, need our help. Die, die unsere Hilfe brauchen. There are reasons why they need our help. Es gibt Gründe, weshalb sie unsere Hilfe brauchen. Amen. He wants us to be very careful. Er will, dass wir aufpassen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The reason we want to help them. Der Grund, weshalb wir ihnen helfen wollen. And the reason they need our help. Und der Grund, weshalb wir unsere Hilfe brauchen. Amen. The reason we want to help them. Der Grund, weshalb wir ihnen and helfen the reason wollen. They need our help. Und der Grund, weshalb sie unsere Hilfe brauchen. And the reason they ask us for help. Der Grund, weshalb sie uns für Hilfe nach Amen. Hilfe bitten. Christ is our example. Christus ist unser Vorbild. Amen. Amen. We have to learn everything from him. Wir sollten alles von ihm lernen. Praise the Lord. Hallelujah. As Jesus is, so are we right now in this world. So wie Jesus ist, so sind wir jetzt auf dieser Welt. We are not different. Wir sind nicht anders als Jesus. Amen. Amen. We are not different from Jesus. Wir sind nicht anders als Jesus. Except if you are in the flesh. If you are in the spirit, you are not different from Jesus. Wenn wir im Geist sind, sind wir nicht anders als Jesus. If you go to 1 John, because of what I just said, amen. 1 John 4, verse 17. Verse 17. Are we there, please? 1. Johannes 4, Vers 17. He said, herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment. Because as he is, so are we in this world. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. You and Jesus, you are one. Du und Jesus, ihr seid eins. You are no longer two. Nicht mehr zwei. Except if you are not saved. Es sei denn, wir sind nicht errettet. If you are saved, you are one and wenn not wir errettet two. Sind wir eins und nicht mehr zwei. He said, as he is, so are we in this world. So wie er ist, so sind wir in dieser Welt. And if you go to John 17. Wenn wir zu Johannes 17 gehen. Go to John 17, please. Johannes 17. Verse 16. Johannes 17. Jesus said, they are not of the world, even as I am not of this world. Jesus sagt, sie sind nicht von der Welt, genauso wie ich nicht von der Welt. Somebody get in it. Verse 16. You know, Jesus never separate himself from us. But we always separate ourselves Jesus from him. Jesus trennt sich selbst nicht von uns, aber wir trennen uns immer. He never separate himself from us. Er trennt sich niemals von uns. But because we walk by sight. Aber weil wir per Sicht wandeln, we walk by what we do, je nachdem arbeiten, and not what he did for us. Und nicht nach dem arbeiten, we was separate er ourselves hat, from him. Trennen wir uns von ihm. Is somebody getting it? If you walk by what he did for you, wenn wir nach dem arbeiten, was er für uns getan hat, you will not separate yourself from him. Because it's no longer about you, it's about him. Dann geht es nicht mehr um dich, sondern um ihn. Are you getting it? He never, you know, if you want to talk about others, he will say sinners. He said, let them alone. He will say them. There's distance. But once he comes to his children, his family, he sees us as one and not two. Ja, wenn es um seine Familie geht, um seine Kinder, sieht er uns als eins, nicht als zwei. You know, if you are before a problem, if you do not see yourself as Christ, that problem can never be solved. Wenn du vor Problemen stehst und dich selbst deiner Identität in Christus, dass du eins bist mit Christus, dir nicht bewusst bist, dann wird dieses Problem sich nicht beugen vor dir. If you still see yourself as Joshua, as Elijah, as Daniel, as Thomas, or as Esther, or as Mary, as Mercy, as Grace, that problem can never be solved. Wenn du dich immer noch als your natural name. Dich selbst als einen natürlichen Namen siehst, dann wird dieses Problem sich nicht vor dir beugen. Until you see that name that you now bear. Erst wenn du den Namen siehst, den du jetzt trägst, he gave us another name. Er hat uns einen neuen Namen gegeben. We have his name. Wir tragen seinen Namen, den wir tragen. Is somebody getting it? Amen. It's only that his name that is the victory. Nur dieser Name ist dein Sieg. Your natural name is not victory. Dein natürlicher Name ist kein Sieg. That's why you never pray with your natural name. Deswegen beten wir auch nicht in unserem Namen. It says not is the name of Elias, amen. Wir sagen nicht im Namen von Elias. It's not the name of grace, amen. It's the name of Jesus. Sondern Namen von Jesus Christus. You have a name. Wir haben einen Namen. He gave you a name. Er hat uns einen Namen gegeben. And that name belongs to you. Und dieser Name gehört uns. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Again, Christ is our example. Christus ist unser Vorbild. And we have to learn everything from him. Und wir sollten alles von ihm lernen. Here he said, we are not of this world. Even as he is also not of this world. Und er hat gesagt, wir sind nicht von dieser Welt. Genau, wie er ist nicht von dieser Welt und genau sind wir nicht von dieser Welt. He did not separate himself from us. Er hat sich nicht von uns getrennt. He said, you and him, you are one. Er hat gesagt, er und wir sind eins. He said, you are exactly he. Wir sind er. We never believed that. Aber das glauben wir nie. Because we walk by sight. Weil wir per Sicht laufen und nicht per Glauben. The Bible says we are in the world, but not of this world. Die Bibel sagt, wir sind auf dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Not of this world system. Nicht von diesem Weltsystem. Amen. Amen. Not of this world system. Nicht von diesem Weltsystem. As we are sitting down right now. Wie wir hier sitzen. In the world, you are not even allowed to sit down like this. In der Welt könnten wir eigentlich gar nicht so sitzen. Amen. Amen. But we are not of this world. Aber wir sind nicht von dieser we Welt. We are of another world. Wir gehören zu einer anderen two Welt. Two worlds on earth. Zwei Welten gibt es auf Erden. So also two facts on earth. Genauso gibt es auch zwei Tatsachen auf Erden. Two principles on earth. Zwei Prinzipien auf Erden. Amen. Amen. Two worlds on earth. Zwei Welten auf there Erden. There is the natural world es that is being controlled Welt, by Satan. Die kontrolliert wird vom Teufel. And there is this Christ world that is being controlled by Christ. That is where we belong. Die Welt von Christus, die von Christus kontrolliert wird, und dazu gehören wir. We are not of the natural. Wir gehören nicht zum Natürlichen. Your love is no longer our love. Ihre Liebe ist nicht unsere Liebe. Is somebody getting it? Amen. Your love is no longer our love. Ihre Liebe ist nicht unsere Liebe. Your love is with condition. Denn ihre Liebe ist you love me, I love you. That is their love. Hängt an Bedingungen. Amen. Amen. Christ's love is you. If you hate me, I still love you. Aber die Liebe von Christus, with the love of Christ. Liebe ich dich dennoch. And that's why I keep on praying for you. Deswegen bete ich weiterhin für dich. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Their joy is not our joy. Ihre Freude ist nicht unsere Freude. Amen. Amen. What gives them joy? Was ihnen Freude they have money in their account. Dass sie Geld auf dem Konto. Somebody have just paid their bills. Dass jemand ihre Rechnung what gives bezahlt joy. Hat. Das gibt ihnen Freude. It's true. It's their joy in it. Da ist ein bisschen Freude. But the true joy. Aber die wahrhaftige is Freude. We, you have Jesus. Ist, dass wir Jesus Christus you, haben. You know, somebody can give you money and somebody is taking money from you. Jemand kann dir Geld geben, was gibt jemand kann dir auch wieder Geld nehmen. But to have Christ is permanent. Aber Christus zu haben ist and ewig. No one can take him from you. Except you say no. Es sei denn, du lässt das zu. But the other side, having money as somebody, you know, Satan can steal from you if even you say no. Weil genauso wie dir Geld gegeben werden kann, kann dir Geld auch weggenommen werden. Because you know, for you to be able to fight Satan, it takes Christ. Weil in der Lage sein, gegen den Teufel vorzugehen, dafür brauchst du Christus. Satan forces things to be done. Der Teufel erzwingt Sachen. Amen. He forces you to take from you. Er zwingt dich von dir zu nehmen. Praise the Lord. Halleluja. We are not of their love. Wir haben nicht ihre Liebe. We are not of their joy. Wir haben nicht ihre Freude. We are not of their peace. Wir haben nicht ihren Frieden. What gives them peace is not what gives us peace. Was ihnen Frieden gibt, es gibt nicht uns Frieden. You know, the world, they want Corona to go. Die Welt will, dass Corona verschwindet. Amen. And no, that is what they are going to call their joy, their peace. Und das nennen sie ihre Freude und ihren Frieden. Our having Christ is our joy and our peace. Aber Christus zu haben, das ist unsere Freude und unser Frieden. It's what, whatever is there is not our business. Was immer da ist oder nicht da, ist nicht unsere Sache. Because we don't belong to the flesh. Aber wir gehören nicht zum Fleisch. We don't belong to this world. Wir gehören nicht zu dieser we Welt. We belong to another world. Wir gehören zu einer anderen Welt. You know, we were in Nigeria. Wir waren in Nigeria. And in Nigeria, we know that we are not. We are not going to live there forever. Wir wussten, dass wir nicht für immer da leben werden. We are there for visit. Wir waren da zu Besuch. We came from somewhere. Wir kamen von irgendwo. Is somebody getting it? We are from somewhere. And we know we are going back. Wir wissen, dass wir zurückkommen. We know we are just visiting here. Is somebody getting it? So also once it comes to Christ's world. Genau, wenn es um Christus geht. You belong to his world. Du gehörst zu seiner Welt. Amen. That you are here does not mean you are here. Dass ihr hier seid, heißt es, dass ihr von hier seid. Though you are still here on earth. Auch wenn ihr immer noch auf dieser Erde seid. But you belong to another system. Dennoch gehört ihr zu einem anderen you belong system. To another government. Ihr gehört zu einer anderen Regierung. That is why Christ is not religion. Christus ist nicht Religion. A government does not mean a religion. Eine Regierung ist keine Religion. He came with his own government. Mit he is a king with a family that is called the royal family. Mit einer königlichen Familie. Menschen, that have a kingdom. Die ein Königreich they are born into a kingdom. It's a kingdom. Sind, and that's why Jesus is called king. Deswegen heißt Jesus König. The king of kings. Der König der Könige. A king born king. Ein König der Könige. Is somebody getting it? Gebärt hat. Praise the Lord. Amen. If a dog give birth, it give birth to a dog. Wenn ein Hund I know my daughter like that. Gebärt, dann gebärt er seine Fleisch. A God give birth to God. Und auch eine Ziege. A king give birth to king. Und ein König. God give birth to God. Gott hat Gott gebärt. Amen. So don't separate yourself from him. Deswegen trennen wir uns nicht. As he is, so are you right wie now. Er ist, sind wir hier auf dieser Amen. Amen. Amen. Live the flesh. So müssen wir das Fleisch loslassen und im Geist leben. Amen. Amen. How? By seeing what he did for you. Das sehen, was er für uns getan hat. Amen. Their joy is fake joy. Diese Freude ist eine falsche their Freude. Fake, their peace is fake peace. Ihr Frieden ist ein falscher Frieden. Their everything, you know, since the fall, the joy, the peace, the love of this world, they all become, they are now fake. Seit dem Sündenfall ist alles, was diese Welt angeht, verfälscht. The original peace der is the kind of peace. Gottes Frieden. The original love is God kind of love. Die wahrhaftige Liebe ist Gottes Frieden. The original love, joy is God kind of joy. Die wahrhaftige Freude ist look Gottes at what Jesus said in John 14. Concerning his own peace. Über seinen eigenen Frieden. Amen. Amen. Talks about his own peace. John 14, verse 27. 14, 27. Praise the Lord. Hallelujah. It's a peace I live with you. My peace. Praise the Lord. Amen. His peace is so different. His peace is untouchable. No matter the situation, egal, you are rejoicing. Du freust dich. You are happy. Du God's children should never be sad. Kinder Gottes sollten niemals traurig sein. You know why you are sad? Wisst ihr, was if you are walking by sight, wenn wir per Sicht gehen, dann werden wir traurig sein. He said, the joy shall live by faith. Aber die Gerechten sollen durch den Glauben wandeln. The joy shall live by depending, by seeing Christ. Sollen Christus sehen. He is our faith. Er ist unser Glaube. Amen. Amen. If you see him, then we have peace. Dann werden wir Frieden haben. Amen. It's not if you see your account. Ich finde dein Konto sehen. It's not if you see you are not yet there are things that give us peace today. Das Dinge, die uns Frieden geben. Amen. Mm-hmm. Going to the doctor. Zum Arzt zu gehen. You don't have problems. Hören, you give bei dir alles in Ordnung. What about when doctors say you have problems? Aber was wenn der Arzt sagt, du hast Probleme? Amen. The doctor can see. They cannot see your spirit. Der Arzt kann aber nicht deinen Geist sehen. They can only see your body. Sie können nur deinen Körper and your body is not who you are. Aber dein Körper ist nicht das, was your du bist. Your spirit is who dein you are. Dein Geist ist das, was du the bist. Christ in you is who you are. Christus is somebody das, get was it? Du bist. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And that's how if you can believe that. Genauso wenn du das glaubst. That's how the spirit changes whatever is outside. So verändert der Geist das, was außen ist. Amen. Amen. The spiritual world controls the physical world. Die geistliche Welt kontrolliert die physische. Amen. Amen. No matter the result, you remember Christ. Du erinnerst dich an Christus. It is a fact that there is problem everywhere. Es ist eine Tatsache, dass überall Probleme sind. It is there's also a fact that you have Jesus Christ. Es ist eine Tatsache, dass du Christus hast. Somebody hast. Get in it. Two facts. Zwei Tatsachen. You know, I love Elisha and the servant. Und the Syrian army, it was a fact that the Syrian army es war eine Tatsache, dass die syrische Armee vor ihnen stand. It was also a fact that the host of angels they were with Elisha. Es war aber auch eine Tatsache, dass ein Engelschar bei ihnen war. The side you believe is good. The side that, die Seite, believe, du glaubst, that will give you victory. Die Seite, die dir, Ergebnisse are you going to believe Christ more than you believe whatever is outside? Wir müssen entscheiden, glauben wir an Christus oder an das, was draußen passiert. Praise the Lord. Peace I live with you, my peace. Mein I give unto you. Euch. Mein Frieden gebe ich euch. Not as the world give it. Nicht wie die Welt gibt. Give I unto you. Let your heart be Let not your heart be troubled. Euer Herz erschrecke nicht. Neither let it be afraid. Und verzage nicht. You know, the natural today. There's trouble everywhere. Natürliche Herz. There's fear everywhere. Yeah, Jesus, he said, don't let your heart aber be troubled. Sagt, lass nicht zu, dass dein Herz don't be afraid of Angst anything. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Praise the Lord. He wants us to be careful with those we want to help. Er möchte, dass wir uns in Acht nehmen vor den Leuten, denen wir helfen wollen. Our relationship with any of them. Unsere Beziehung mit ihnen. Should be based on Christ. Soll auf Christus basieren. Amen. Amen. It is for our own good and protection. Und das ist zu unserem eigenen Besten. He wants our relationship with them to be based on Him alone. Er möchte, dass unsere Beziehung mit ihnen auf Christus allein basiert. It is for your own protection. Das ist für deinen eigenen Schutz. Amen. Amen. The Holy Spirit can be only be there if it is for Christ's sake. Der Heilige Geist kann nur da sein und arbeiten, wenn es if it is for flesh's sake, it's not there. Das Fleisch it cannot geht, help you. Kann er dir nicht helfen. Everything of Christ. Alles von Christus. They are different from that of this world. Ist anders als das von dieser Welt. Amen. Amen. What they call good is not what Christ called good. Ist nicht das, was Christus gut nennt. Amen. What they call evil is not what Christ called evil. Was sie bösartig nennt, ist das, was Christus bösartig nennt. It's like, you know, where you come from Africa and here in Europe, there are two continents. There are two countries. You know, Nigeria and Germany, they are two countries, different countries. In Nigeria und Deutschland zwei verschiedene Länder. They are not the same at all. Amen. If you just look at it all around, the weather, everything, the food, the clothes, everything, it's somebody getting it. So also in Christ's world and genau the natural Welt, world and this world that you are born into, that your parents born, that you are born into by your parents. Die wir geboren sind durch unsere Eltern. Amen. Christ's world that you are born into through the word of Christ. Die Welt von Christus. These two worlds are two different worlds. In die wir durch sein Wort geboren worden sind, also nicht gleiche, sind nicht die gleiche Welt. Born again is not I'm born again, but I still live the old life. Wiedergeboren zu sein heißt, dass wir wiedergeboren sind und immer noch das alte Leben. I'm born again, then the old system remains. Oder wiedergeboren zu sein, das alte System. You are born into another. You know, coming to Germany from Nigeria. It's not so I will bring everything. No, it's not the system there. You don't bring it here and it will never work for you. Da kannst du nicht die ganzen Systeme und Regelungen und Mentalität hierhin mitbringen und danach leben. It will never work. Es wird nicht funktionieren. They have their own system here. Sie haben hier ihr eigenes system. They have their own rules and regulations. So also Christ's work. Have his own everything. Hat sein eigenes alles. I never heard it in any church preach. Und das habe ich aber noch in keiner anderen Gemeinde gehört. Amen. Amen. People are born again, but it's the whole system. Leute, the old ways of living. Sie leben nach den alten Wegen. Praise the Lord. Alleluia. You know, the old, you know, that of this world, the love, joy, peace, they must sound the same like that of Christ. Love, joy, peace. But that does not mean they are the same. Vielleicht hört sich das die Freude der Welt so an wie die Freude von Christus, aber es ist dennoch nicht das Gleiche. What they call the poor. Oder was sie die Armen. What they call the orphan. Was sie die Waisen nennen. What they call the widow. Die Witwen. What they call the homeless. They are so different from that of Christ. Ist nicht das Gleiche wie das von Christus. Amen. They are all different. In Luke 4, quickly go to Luke 4. Lukas 4. 2 will help us to read. Verse 18. Lukas 4, 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden, und mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Praise the Lord. The Spirit of the Lord is upon me, because he had anointed me to preach the gospel to the poor. Amen. To preach the gospel to the poor. Das Evangelium den Armen zu verkündigen. Today in the natural world, heute in der natürlichen Welt, they give money to the poor. Gibt man den armen Menschen preach Geld, the gospel to the poor. Aber man gibt ihnen nicht das Evangelium von Christus. They feed the poor. Sie, they give them food. They give them clothes. Geben ihnen Nahrung und Kleidung. But Jesus said to preach the gospel aber Jesus to sagt, the poor. Predige das Evangelium zu den Armen. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Alleluia. You know Caritas. Caritas zum Catholic, they are expert in it. Catholic. Die katholische Kirche ist ein Experte. Yeah, expert. They will give you, know. I'm not against church. Ich bin nicht gegen Kirchen. I'm against Satan. Ich bin gegen den Teufel. I hate lies. Ich hasse Lügen. I hate Satan. True. You know true. What this work of blessing stealing from people. Ich hasse es, taking people to hell. Wenn der Teufel Leute in die Hölle nimmt. Amen. Durch vermeintlichen Segen. You know, when we came, we went to Caritas. Als wir hier neu in Deutschland waren, when we are new here, waren wir auch bei der Caritas. They gave us clothes. Sie haben uns Kleidung gegeben. But they did not preach Christ to aber us. Sie haben nicht Christus zu uns gepredigt. It's supposed to be. I don't know. You judge. Amen. Amen. I never heard anything of Christ. Nichts von Christus bei den Leuten. Is somebody getting it? Jesus said he preached gospel to the poor. Aber er sagt, er hat das Evangelium den Armen verkündet. Today it's all about giving money to the poor. Heute geht es einfach nur darum, Geld den Armen zu geben. Silver and gold have I not. Aber Silber und Gold habe ich but nicht. Such as I have. Aber das, was ich habe. What I have Christ is bigger than so. Silver and gold. Ist größer als Silber it's bigger gold. Than any money. Ist größer als jedes Geld. Amen. Amen. If I give you money, wenn ich dir Geld gebe, it's going to finish. Wird es but ausgeben. If I give you Christ, it never finishes. Wenn ich dir Christus gebe, es geht nicht zu Ende. Amen. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. And Satan is walking through religion a lot. Und through der Caritas. Teufel arbeitet sehr stark durch Religion. And people are joining them. Und Leute werden Teil von ihnen. You know, imagine how many people are there. Und wir müssen mal bedenken, wie viele Leute zu how many people? Kirche gehören. Wie viele Leute if these people really follow Christ, how will this world be today? Wie sähe diese Welt aus? Wie sähe nicht aus wie heute? Amen. Having religion is not having Christ. Religion zu haben ist nicht Christus. Amen. Praise the Lord. Halleluja. They follow you. There was a lady that was here. Eine Frau, die hier war. Amen. She said she was not a Catholic when she left Nigeria. Sie hat gesagt, als sie noch in Nigeria gelebt hat, war sie nicht katholisch. She said, but when she got to Italy. Aber als sie in Italien angekommen ist. And you know, because of how the Catholic were helping her. Und weil die katholische Kirche through Caritas richtig stark aufgenommen hat und ihr geholfen hat mit Kleidung, Wohnung und all diesen Sachen. Did she not join? She not be, hat sie sich der katholischen Kirche dann natürlich angeschlossen, weil diese Leute halt einfach für sie da waren in Not. You know, if you are going to catch a fish, are you going to save that fish? Wenn du einen Fisch, einen Köder, einen Köder anbietest, gibst du diesem Fisch diesen Köder, damit er satt wird, oder damit du ihn eigentlich damit fängst, damit du ihn selber essen kannst? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know, Satan will give you one and take 100 from you. Der Teufel gibt dir eins und nimmt 100 weg. Amen. Mm-hmm. You know, if you want to kill a rat, und wenn eine Ratte in Nigeria, is you give them fish. But here, you give them kese. In Nigeria gibt man den Ratten oh my God. Fish, weil sie Fisch if they are it, I said, eh? I thought it's fish everywhere. Käse. So they even have their own taste. What they like and what they don't want. Hey. Now what? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Yeah. You know, this rat will think you want to even feed it. Und die Ratte denkt sich, oh mein Gott, das ist ein tolles Herrchen, das gibt mir sogar Essen. But you put it in a trap to kill aber it. Du willst diese Ratte einfangen und dann danach mit Rattengift töten. Das ist schlimm. That's what they are doing. Und das tun sie. Even the Muslim. In Nigeria, they are doing so many things for people. In Nigeria machen sie sehr to viel bring them Arme, into their kingdom. Damit sie diese Leute world in ihre Welt reinbringen. Amen. Mm-hmm. They build schools, they build hospitals, they have a lot of things that they are doing for them. Machen sie für die Leute. Durch. One thing they can never give aber them is eine Christ. Sache können sie ihnen nicht geben, und das ist Christus. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Hallelujah. And let me quickly talk about recovering of sight to the blind. Here. Und lass mich kurz darüber sprechen über den blinden Sichtschirm. Amen. He said, "The Spirit of the Lord is upon me, because He had anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are." Bruce 19, to preach the acceptable year of the Lord. Let me, because we cannot go through all, it will take us too much time. Let me go to that of recovering of sight to the blind. Den Blinden ihre Sicht schenken. Amen. Amen. You know, Jesus was not a bad, you know, he came, he did not come for your physical eyes to be opened. Er kam nicht, damit deine physischen Augen geöffnet werden. Amen. Amen. He did not come for your physical eyes to be open. Er kam nicht für deine physische Sicht. He came for your spiritual eyes to be open. Es ging um die geistliche Sicht. Amen. Mm-hmm. You know, today, more people want to do miracles. Heutzutage wollen Leute Wunder vollbringen. People that are blind, they und should die see. Blind sind, sollen wieder sehen. Jesus did not come for that. Jesus ist nicht deswegen gekommen. We were once blind. Wir waren einst blind. But now we can see. Aber jetzt können wir sehen. We were before, you know, we were without the truth. Wir waren ohne die Wahrheit. Now we know the lies of Satan. Aber jetzt erkennen wir and die we know the truth. Und wir kennen die we Wahrheit. Know, we know the lies of Satan wir because we now know the truth. Und weil wir in we now we cannot see. Deswegen können wir sehen und unterscheiden. Somebody get it. It's not a bad, you know. Praise the Lord. Halleluja. If you go to that of Elisha and the servant again. Elisha's servant's eyes, they were open. As big like this Bible. Und Elisha's Augen waren offen. Die waren groß, so wie Scheinwerfer am Auge. But the Bible said his eyes was open to see Christ. Aber die Jesus to see the word of God. Offen, das Wort Gottes zu sehen. You know, before then, it was, the eyes was open. They could see nothing. Auf, aber er konnte nichts sehen. Praise the Lord. Let us, because of this, quickly go to John 9. Johannes 9. John 9, please. Let me explain something to you there. John 9. Johannes 9. Praise the Lord. Hallelujah. Can you see? Können wir sehen? Amen. Yeah. Can you now see? Können wir sehen? From verse 39. And Jesus, you know, if you read the whole of this place, this Jonah. Somebody was blind from the mother's womb. Da war jemand, der blind geboren ist. And Jesus opened his eyes. Und Jesus hat seine Augen geöffnet. And you know, because of that, they were against him. Und deswegen waren die Leute gegen him. They were against Jesus. They were against gegen Jesus him, und gegen die Person, die geheilt worden ist. Amen. Amen. And you know, Jesus was not. You know, those people, they were after the flesh. Diese Leute, die waren hinter but Jesus was not after the flesh. Aber Jesus war nicht hinter dem Fleisch. He was after the spirit. Er war hinter dem Geist hin. But so many times he uses the flesh to help us to know the spiritual aber oft world. Nimmt er das Fleischische, uns das Geistliche it's, näher zu bringen. It's like when he said about a sower sowed the word. Genauso als er das Beispiel mit dem Seemann und den Sehen. Amen. Hat. That's how you sow seed genauso wie in the garden. That is how you sow Christ into your heart. Sehen wir auch Christus in unser Herz. You sow the truth into your heart. Die Wahrheit in unser Herz. Your heart is the garden. Unser Herz ist der Garten. Is somebody getting it? Mm. Just as you sow seed, if you want to sow seed, you go to the garden and sow seed. Wenn du Samen sehen willst, gehst du in den Garten. And you are going to harvest something. Du wirst irgendwann was ernten. So also you sow Christ into you. Genauso siehst du Christus into your heart. In dein Herz. And there is going to be harvest. Und es wird eine Ernte geben. Whatever you allow to be sown there. It's going to give you harvest. Das, was du da einsiehst, wird dir irgendwann eine Ernte geben. Your word have I hid in my heart, that I may not sin against you. Deine Worte habe ich in meinem Herzen verborgen, damit ich nicht gegen dich sündige. Amen. Because you know through my heart I'm going to give birth. Weil durch mein Herz werde ich gebären. Once you saw something, you are pregnant. Wenn wir etwas sehen, sind wir schwanger. Your heart is pregnant. Before you commit any evil things, your heart has to be first of all be pregnant. Bevor wir etwas Bösartiges begehen, muss unser Herz erstmal schwanger werden davon. If you do not abort it, you are going to give birth. Wenn wir es nicht entwurzeln, werden wir gebären, ernten. Is somebody getting it? That's why it's so good to prepare your heart. Deswegen ist es so gut for Christ. Allow for Christ to be in your heart. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. And Jesus said, for judgment I am come into this world, that they which see not might see, and they that which see might be made blind. I'm here to make those that see blind. Ich bin hier, um die Leute blind zu machen, die meinen zu sehen. And those that see not, that they cannot see. Und die Blinden sehen zu machen. You know our professors. We believe that they see. Wir glauben, dass sie sehen. Doctors, lawyers, you know Ärzte, Anwälte, all die, president, you know. Diese Oberen der Welt. They believe they see. Wir glauben, dass sie sehen können. The scribe and the Pharisees, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die weisen in der Weltzeit, aber sie sind blind. Amen. It's only through Christ you see. Durch Christus sehen wir. And some of the Pharisees, verse 40, which were with him, heard these words, and said unto him, are we blind also? Amen. Amen. Are we also blind? Sind wir auch blind? You know, because for them they can see that they can see with their natural eye, with their physical eye. Mit ihren physischen Augen sehen. Jesus was not after the physical eye. Aber Jesus war nicht hinter den physischen Augen. He was after your spirit eye. Er ist hinter deinen geistlichen Augen. How you can see him. Wie du ihn sehen kannst. If you know, said you can know the weather if it's going to rain. Ihr wisst, wann es regnen wird. You don't cannot know that I am your God. Aber ihr wisst nicht, dass ich euer Gott bin. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus said unto them, if you were blind, you should have no sin. If you were blind, you don't have sin at all. Wenn ihr blind wärt, dann is somebody getting it? Hättet ihr auch keine Sünde, wärt ihr sozusagen unschuldig. But now you say we see. Aber therefore, your sin remains. Bleibt eure Sünde. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Do you see? Sehen wir. If you see, you will choose the truth. Wenn wir sehen, dann werden wir uns für die Wahrheit entscheiden. Praise the Lord. Amen. There's a place where we want us to also go to. Matthew 5. We have a lot to do here. Matthew 5. Praise the Lord. Hallelujah. Please let us be fast because of time. Amen. Amen. Matthew 5. Let me quickly just go over it. Amen. Amen. So, if I read 1 and 2, and seeing the multitude, he went up into the mountain, and where he was set, his disciples came unto him, and he opened his mouth and taught them, saying, Jesus was a teacher. Jesus war ein Lehrer. He said he taught them. Gelehrt. He's still teaching us today. Und er lehrt uns heute immer noch. You know that. Mm-hmm. Amen. He is still our teacher today. Immer noch unser Lehrer. His spirit teaches us today. Sein Geist lehrt the Holy Spirit is our teacher. Der Heilige Geist ist unser Lehrer. You allow him to teach you. Und wir müssen zulassen, gelehrt zu werden. That you are born again, baptized in the Holy Spirit does not mean you will allow him to teach you. Aber nur weil wir wiedergeboren sind und ich hoffe, dass wir den Geist haben, heißt das nicht, dass wir damit auch gleichzeitig einwilligen, von ihm gelehrt zu werden. That you register in the school does not mean you will go to the school. Nur weil du in der Schule eingeschrieben bist oder diesen Studienplatz hast, heißt nicht, dass du auch dort immer anwesend bist. Or you will allow teacher to teach you. Oder dass du zulässt, dass der Lehrer dir etwas beibringt. You choose to allow the teacher to teach you. Du musst das zulassen aktiv, indem du dorthin gehst und that dir diese Kurse, dass du bei diesen Kursen mitmachst und besuchst. Genau. That is how you allow the Holy Spirit to teach you. Und so lassen wir auch zu, dass der Heilige the Geist. The Bible hier. Called the Holy Spirit a teacher. Wie wir nennt den Heiligen Geist ein Lehrer. Principalities is also a teacher. Gewalt und Herrschaft sind auch Lehrer. Amen. They are both teacher. You choose who to teach you. Und wir müssen entscheiden, wer uns etwas beibringt. You know to do evil. You know all this what Christ called evil. Principalities have to teach you. Die Herrschaften und Gewalten, sie bringen uns dieses Böse bei. Amen. To choose Christ, the Holy Spirit have to teach you. Luke 12. Für Christus entscheiden, wer Heilige Geist ist. We are coming here. Luke 12. Luke 12. Luke 12, verse 12 and 13. Lukas 12. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, is that where we I want us to go? Let me see. No, it's not with there we are going to. Okay, just 12 alone. Not 13. Let us leave 13 for this time. 13, no. Then 12 alone. He said, for the Holy Ghost shall teach you in the same hour what you ought to say. Lukas 12, Vers 12. Denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. The Holy Spirit is to teach you. Der Heilige Geist muss euch lehren. What you are to say at any given time. Was wir zu gegebenen Zeit sagen. If you are going to be there for people. Wenn du für Leute da the Holy bist, Spirit is to be the one involved. Muss der Heilige the Geist one going in through you. Derjenige sein, der durch dich hilft. In John 14. Johannes 14. If you go to John 14, verse 26 also. John 14, 26. Tania, can you help us to read 26? Schat. Dabei stand aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen. Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Praise the Lord. Hallelujah. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name. In my name. And not in your natural name. Nicht in deinem eigenen Namen. The Holy Spirit is there in Christ's name. Der Heilige Geist ist da, wenn es Jesus and not in another name. Aber nicht, wenn es meinen anderen Namen. Amen. And he shall teach you all things. Whatever is confused, if you have been confused, God's children should never be confused. Ja, Gottes Wort nicht verwirrt sein. Amen. Mm-hmm. I don't know which is true. It means the Holy Spirit is just there for not das heißt, in your life. Und der Heilige Geist hat gar keinen Zugang zu dir. He should be your teacher. Wenn wir in Verwirrung leben. In John 16 said he will guide you into all truths. Denn der Heilige Geist ist ja da, um uns in jede Wahrheit zu führen. It means no excuse for not knowing the truth. Das heißt, es gibt keinen Grund, sich zu verlaufen. There is no excuse to be confused. Es gibt keinen Grund, verwirrt zu sein. You know, the pastor, the another church is saying this, the other one is saying, you have the Holy Spirit. Why don't you go to him? Das, eine andere Kirche sagt hier das und bei YouTube hast du was anderes gehört. Du hast den Heiligen Geist. Er ist der Geist der Wahrheit. He said, he shall teach you all things. Er wird uns alles beibringen. Not some. Alles, nicht nur einiges. Even your schoolwork. Selbst invite the Holy Spirit. Uni-Sachen, selbst da ist er dabei. In your driving. In unserem you might drive now. You know, when I newly got the driver's license. Als ich einen Führerschein neu hatte. Very blessed. War ich gesegnet. It was like war. So wie Krieg. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. But I thank God for the Holy Spirit. Because Geist, I invite him a lot. I want to pack as the Holy Spirit. You are the one to pack this car. Du bist in der without you. Fahren wir Autoscooter heute. Praise the Lord. Amen. Anything at all, you know, I just remember him because you are not alone. Wir sind nicht alleine. You have him. Wir haben ihn. We thank God. You know, David admired this time. A lot. David hat diese Zeit bewundert. They admired this time. Die Leute vom Alten Testament the Holy Spirit will not live inside them. dass der Heilige Geist in ihnen wohnt. You come and go. Denn damals ist er. But now one third of you is Holy Ghost. Aber dass er jetzt in uns ist, ist ein Drittel von uns. Is already Holy Ghost. Heiliger Geist. No excuse. No excuse for failure. Da ist keine Ausrede für Versagen. No excuse for doubting Christ. Keine Ausrede für Zweifel. Because the Holy Spirit will never be there when you are doubting Him. Der Heilige Geist kann nicht arbeiten, wenn man ihn zweifelt. He will help you to believe Christ. Er wird dir helfen, if you are having a relationship with Christ. Wenn du eine Beziehung mit Christus hast. If your mind is full of Christ, the Holy Spirit is there. Christus ist der Heilige Geist da. To hear the voice of God is very simple. Die Stimme Gottes zu hören ist einfach. But because of our desire. Aber wegen unseren Wünschen. Our value. Unseren Werten. Our motive. Unseren Motiven. Amen. We cannot hear His voice. Können wir seine Stimme nicht hören. Amen. No, our value, our mode, our desire is the voice is louder than the voice of Christ in our life. Sind lauter als die Wahrheit von Christus. And you know, we cannot hear His voice. Und wir erkennen seine Stimme nicht. If you leave all those things, wenn wir diese Sachen zurücklassen, you will hear His voice. Wenn wir auch seine Stimme hören können. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. He said, "Whatsoever I have said unto you." Amen. Amen. Praise the Lord. Please go back to Matthew 5. Matthäus 5. Now verse 3. Let us quickly look at verse 3. Matthäus 5. It says, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. The poor. Die Armen. The poor in the spirit. Die Armen Geist. Those that are poor in the spirit. Die Armen sind im Geist. The poor always need help. Die Armen brauchen Hilfe. They need something. Sie brauchen etwas. Those that believe, they need Him. Die, die glauben, dass sie ihn brauchen. Your spirit believes he needs Christ. Dein Geist glaubt, poor. Dass du ihn brauchst. The natural poor, you know, the natural people that are poor, they believe they need money. Die natürlichen Menschen, die arm sind, sie glauben, dass sie Geld brauchen, um ihren Mangel auszugleichen. Your spirit is poor. Your spirit, it means your spirit is hungry of something. Aber dein Geist arm ist, dürstet dein Geist nach etwas. Amen. Amen. Just like Romans 5:6 said. Genau wie es in Römer 5:6 said. He said Christ died for the ungodly. Christus ist für die Gottlosen gestorben. Amen. Amen. In Titus 2:11. Titus 2:11. Jesus said, He died for the whole world. Jesus sagt, er ist für die ganze Welt gestorben. If you look at these two, it's like they are fighting one another. Es ist, als ob diese beiden Aussagen einander bekämpfen. Romans 5:6. Römer 5, Vers 6. Titus 2:11. Und Titus 2:11. Romans 5:6 said, Römer 5, 6. Christ died for the ungodly. Christus ist für die Gottlosen. Amen. Gestorben. He did not say for the whole world, but for the ungodly, für die Gottlosen, those that cannot live the life of God. Die, die das Leben Gottes nicht führen. Amen. Then in Titus 2:11, he said, God died, you know, Jesus died for the whole world. Jesus ist für die ganze Welt gestorben. It means His grace that brings salvation is for the whole world. Das heißt, seine Gnade, that's die Titus Errettung bringt, 2:11. Ist für die ganze Welt. Amen. His grace, His death is for the whole world. Sein Tod ist für die ganze Welt. In 1 John 2:2, in 1. Johannes, He paid 2:2, for the sins of the whole world. Er hat für die Sünden der ganzen Welt bezahlt. But in Romans 5:6, aber in Römer 5:6, He said He died for the ungodly. Steht, er ist für die Gottlosen gestorben. Meaning those that believe, they need Him. Die, die glauben, dass sie ihn brauchen. Amen. That's why it is not grace alone that saves you. Deswegen kann ich Gnade allein dich nicht erretten. Without you believing it. Wenn du da nicht daran glaubst. Without you saying, I need it. Wenn du nicht sagst, ich brauche das. Well, you can never be saved. Dann bist du nicht errettet. Until you believe, you need Him. Erst wenn du das glaubst, dass du ihn brauchst. You can never have Him. Dann hast du ihn auch. Though He died for you. Obwohl er für dich gestorben ist. Praise the Lord. Amen. Also in Mark 2, verse 16 and 17. Auch in Markus 2, 16 und 17. You know, he said, I need... Let's go there. Let us go to Mark 2. Markus 2. Mark 2. Verse 16 and 17. Vers 16 und 17. And when the scribes and Pharisees saw him eat with the publicans and sinners, they said unto his disciples, how is it that he eateth and drinketh with publicans and sinners? When Jesus heard it, he said unto them, they that are whole have no need of the physician, but they that are sick. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Als Jesus es hörte, sprach er zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Praise the Lord. Halleluja. Until you believe you are sick, you don't need a doctor. Erst wenn du krank bist, brauchst du einen Arzt. Until you believe you are poor, you don't need. Bist, you don't need help. Akzeptierst du Hilfe? Amen. Until you believe that you cannot live godly. Erst wenn du glaubst, dass du Gottes fürchtest, you cannot come to Christ. Wirst du dich erst vor Christus demütigen und seine Gnade annehmen. Look at Matthew version of it. Matthew 9. Matthäus 9. Matthew 9. We read 10 to 13. Matthew 9. Matthäus 9. 10 bis 13. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Susie, can you help us to read that? Sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Jesus aber, als er es hörte, sprach zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht opfern. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zu berufen. Praise the Lord. Hallelujah. Look at verse 13. 13. He said, "Go, but you go ye and learn what that meaneth. I will have mercy and not sacrifice. For I am not come to call the righteous." I don't need your sacrifice. Ich brauche deine Opfer nicht. You need my mercy. Ihr braucht meine Barmherzigkeit. Amen. Amen. You know, a lot want to work for God. Viele wollen für Gott arbeiten. The only work he said you should work for him is to believe him. Das einzige Werk, was du vollbringen ist, ihm zu glauben. Amen. Amen. Believe him. Ihm glauben. That's the only work he said. Das Lord, Werk, you want us to work sollen. For him. To believe him. Zu glauben. And not your sacrifice. Und nicht deine Opfer. There was something I was watching on television. Amen. A Catholic priest. Ein katholischer Priester. The doctor later discovered that he cannot even have children. Der Arzt hat festgestellt, dass dieser katholische Priester keine Kinder gebären kann. Because he was having problem with his body. Weil er Probleme hatte mit seinem Körper. And the priest, the Catholic said he cannot become a priest. Und die Priester haben dann gesagt, dass dieser Priester, andere Priester, katholische Priester haben gesagt, dass dieser katholische Priester, der ein Problem mit Kindern bekommen hat, kein Priester werden kann. Because yes, naughty can sacrifice for God. Weil er ja dann nichts Gott opfern kann, weil normalerweise müsste er ja Gott opfern, dass er sich wegen Gott enthält und keine Kinder bekommt für Gott. Aber er kann ja so oder so keine Kinder bekommen, deswegen ist er dann nichts zu opfern. Which means he could, yeah, he doesn't have any sacrifice. He cannot sacrifice. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Can you see? Oh my God. Sometimes when you just see these people, I don't know. And this man was so worried. Dieser Mann hat so viele Sorgen gemacht. Was weeping and saying, why can I not be priest? Kann ich keine, kann for ich God. Für Gott? Is it about me or about my body? Or about Jesus Christ? Geht es meinen Körper oder Jesus Christus? Jesus said it. I don't need your sacrifice. Jesus sagt, ich brauche deine Opfer nicht. But you need my mercy. Ihr braucht meine Barmherzigkeit. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And in Matthew 5, verse 4, Matthäus 5, Vers 4, it said money. Money talks about money. Go to Matthew 5. Let us quickly go further. Matthew 5, 4. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Amen. Matthew 5, 4. Mourning for Christ's sake and not for the flesh's sake. Trauern wegen dem. For Christ's sake. Um Christus, wegen Christus. And not for the flesh's sake. Und nicht wegen dem Fleisch. You know, when people die. Wenn Leute sterben. You know, people think, you know, people have different reasons why they mourn. Leute haben verschiedene Gründe, weshalb sie trauern. They have different reasons why they mourn. Gründe, weshalb sie trauern. So, hey, who would pay my school fees? Palette, wer wird jetzt meine Schulgebühren zahlen? Oh, he has been there for me to pay my school fees. Who is going to do it? Zu finanzieren, aber jetzt ist diese Person weg. Wer finanziert das jetzt? So, wives, you know, who they have, the people have different reasons why they move. The house rent. Oder die Miete, wer zahlt? Who is going to be there for us? The breadwinner is gone. Der Bruder. That's for flesh sake. Aber das sind fleischliche Gründe. Amen. You are to mourn for them. Are they going to make heaven? Werden sie es in den Himmel schaffen? Amen. I do my prayers that they make heaven. Gebet, dass sie in den Himmel that wird. Should be your mourning. Das soll unser is somebody Trauern getting sein. It? Praise the Lord. Hallelujah. Why do you mourn when people die? Vertrauen wir, wenn Leute sterben. They are mourning. You know, the world, they have their reason. Of their money. Diese Welt hat ihre but eigene what is Trauer. Your reason? Aber was ist deine Trauer? Is it the same as them? Ist es der gleiche Grund? Verse 5. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. The meek. Who are the meek? Wer sind die Sanftmütigen? The meek are those that submit to Christ. Die Sanftmütigen sind die, die sich Christus hingeben. Whatever Jesus says, final. Was immer Jesus sagt, das ist das letzte Wort. If Jesus says, as he is, so I am right now. Jesus sagt, I believe it. And that is how I am right now. Er ist, I am Christ right now. Dann glaube ich das, akzeptiere he's das. Not, no, I don't want to be Christ. You know, I'm a sinner. You know, that's pride. Und nicht, dass wir das verweigern. You are not the meek. Sind wir stolz. Amen. That's mit, pride. Das ist stolz. Amen. That's seeing your flesh. Weil du dein Fleisch if you see yourself, you will be. Wenn du dich selbst you will live that life of pride. Wirst du in Stolz leben. Amen. Amen. You submit to Christ. Aber wir geben uns Christus hin. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. The meek on earth. Die Sanftmütigen auf Amen. Erden. You know the Yorubas. You know there are people. For them, it's just kneeling down. Es gibt ein paar Stämme. Die knien sich ständig. They are even phoning you on for telephone, they are kneeling down. You are in another country, they are phoning you. True for their phone, they are kneeling down. You are not there to see their knees on you. They are greeting you. Yes, ma. It's still the person you are phoning. It's in another country. Oh my God. Cool, die weil so viel Respekt haben vor älteren Leuten. Like the man that, you know, that man came, he knelt down for Jesus. Und dieser reiche Jüngling, der but he was not a meek man. Vor Jesus hingekniet hat, aber er war nicht demütig. He did not receive what Jesus said. Er hat das nicht akzeptiert, was is Jesus somebody gesagt getting hat. It? Well, sell everything and give to the poor. Er verkauft alles, the Bible said he was so sad. He went away sad. Er ist traurig weggegangen. You know, this is somebody that knelt down. Das ist jemand, der war in Knien zu that came to Jesus and knelt down. Zu but gekommen, heart aber sein down. Herz hat sich nicht gedemütigt. Sein Herz war nicht, hat sich nicht gekniet vor ihm. Then the hunger. Look at verse 6. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Amen. Amen. Who are the hunger? Wer sind die Hungrigen? Hunger is not hungry of money. Es geht nicht hungry to marry. Hunger. Hungry to have a wife. Hunger nach Ehemann. Hungry to have money. Hungry to have house. There are a lot of things we are hungry of. Dinge, they are so evil. Und sind bösartig. It is hungry of Christ. Also nach Christus hungern. Let it be you are hungry of Hunger Christ. Christus haben. Jesus can only feed you if you are hungry of him. Jesus kann dich nur füttern, wenn if you are hungry of marriage, he can never feed you. Wenn du Hunger hast auf Ehe, dann wirst du ihn verpassen, weil das wird er dir nicht geben. If you are hungry of whatever, so, you know, let him be, let it be him that you are hungry of. Lass du, dass er deinen Hunger stillt. Then the Holy Spirit is there to feed you. Dann kann der Heilige Geist arbeiten. Amen. Amen. Blessed are they which are hungry and thirst after righteousness. What are you hungry of? Are you hungry of righteousness? Sind wir hungrig nach Gerechtigkeit? Hungry to believe. Hungry to righteousness is to believe Christ. Are you hungry to believe him? To submit to him, to see him alone. If you go to marriage, it don't work, but I have Christ. Auch wenn diese Ehe nicht funktioniert, amen. Habe ich Christus. If you go, you know, if you, what? Praise the Lord. Hallelujah. If even nothing is going well. Auch wenn nichts läuft. And test after righteousness, for they shall be filled. A lot are hungry of husband, wife. Die sind hungrig nach Ehe. Job. Nach Arbeit, Lid, car, house, money. Häusern, and there are Geld, lot of things. Position, Sachen, power. Position, Titel, Kraft, somebody was here, was hungry of power. Jesus can never feed you. Hunger nach Macht. Aber Jesus kann dich satt machen. Was hungry of miracle. If you are hungry of miracle, he cannot feed you. Wenn du hungrig bist nach Wundern, wird dir nicht helfen können. He can only feed those that are hungry of him. To believe him. Füttern, die auf ihn Hunger to haben, trust him. Die ihm glauben wollen, die ihm vertrauen wollen. Verse 7. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. God kind of mercy. Gott ist barmherzig. And not that of this world. Und nicht die Barmherzigkeit. You know, bank will give you money because they will say they have mercy on you. They don't really have mercy. Die Bank sagt, wir geben dir Geld, weil wir Mitleid haben. They want to suck. Dass du deine Träume nicht verwirklichen kannst wegen deiner finanziellen Lage. Aber stimmt das wirklich? Sie wollen dich aussaugen. Amen. The merciful. Amen. No, Jesus talked about a parable. Jesus hat über ein Gleichnis gesprochen. He said, if you are inviting somebody for a party, I invite those that cannot pay you back. Wenn du Leute auf eine Feier, auf deine eigene Feier einlädst, is somebody getting lad Leute ein, die dich nicht im Gegenzug zu krasseren Partys einladen können. Die, bei denen du nicht weißt, komm, wenn ich die Person einlade, kriege ich krasse Geschenke von dieser Person. Look at the queen and the king today. Guck euch die Könige und Königin an. Sie laden Könige und Königin ein. Praise the Lord. Halleluja. Then if I said, he said, the pure in heart. He said, blessed are the pure in heart, for they shall see God. The pure in heart. If your mind is, if your heart is full of Christ, Christ in your heart. Sind die reinen Herzen, your motive is Christ. Dessen Herz gereinigt ist durch das Blut von Christus. Dann werden wir auch Christus sehen. Then you hear him. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. The pure in heart. Die reine Herzen. If Christ is what do you have in your heart? Was haben wir in unserem Herzen? Amen. If the Lord come to you at night and ask you, what do you have in your heart? Wenn der Herr, what do you want? You know, just like it came to Solomon. Wenn der Herr dich nachts anzieht, what do you want? Was brauchst du? Was machst du? Anything I will give you. Ich werde dir alles geben, was some du of möchtest. Us say that girl, I want to marry that girl. I won't buy any me. That boy that took money from me, I want his head to be cut off. Ich will mir Geld schuld und es mir nicht geben will. Ich will seinen Kopf. I thank God we are not God. Ich danke Gott, dass wir nicht Gott if sind. I am God, I could have killed that many people. Hätte ich viele Leute schon getötet. Viele. Praise the Lord. Amen. And I thank God that it's not what we want, it's what he wants. Und ich danke Gott, dass nicht das, that's was ich what is will, so beautiful with Christ. Sondern das, was er will, das ist das Schöne bei Christus. Because so many times there are things we don't, we want that are so evil. Manchmal wollen wir Dinge, die so bösartig sind. Especially when we are in the flesh. Besonders wenn wir im Fleisch amen. Sind. Amen. When somebody offends us. Wenn uns jemand kränkt. Especially me, I want to finish that person. Wenn ich die Person auseinandernehme. Praise the Lord. Amen. But, you know, I am not the sharp person that's in the drawer. Ich bin nicht die schlauste Person. Amen. I'm not. Sometimes I even wonder, why are you doing? Why did you see me? Und ich frage, because was du in mir? In the flesh. I'm flying. I'm so terrible. Bin ich praise the Lord. Let us thank God that I've learned to be him. Aber ich danke Gott, dass ich gelernt habe, in ihm zu sein. How he can change somebody that have been. Kann. You know, Ephesians 4. He said he's changed somebody that is a thief to not become a giver. Jemand, der vorher ein Dieb war, auf einmal ein Geber ist. Amen. Amen. Praise the Lord. That is how Christ can change somebody. So kann Christus Menschen verändern. No matter the life you have lived before. Wie das Leben vorher war. Amen. Amen. He is for your change. Er ist für deine He's Veränderung. There to change you. Er ist da, um dich zu verändern. If he can change me, there's nobody Wenn er cannot mich change. Verändern konnte, gibt es niemanden, der If he can change ist. Paul, Wenn there's Paul no one cannot change. Gibt es niemanden, if der you allow him. Kann. Wenn du es zulässt. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. When you allow him. If you allow him. Wenn du es zulässt. All you need to do is just allow him. Du musst es nur zulassen. How do you allow him? Allow him to be your focus. Nehme zu, lass, dass er Take your eyes away from the things of this world. Nimm deine Augen weg von den Dingen That's how you allow him. So lass du es zu. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 9. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. The peacemaker is not the peace between man and man. Die Friedfertigen, hier geht es nicht um die Streitschlichter, This, die sich That's where I'm going to. That's where I am. We are now arriving. We are just arriving. Wir Amen. An, wo Amen. The peacemakers. Die Friedfertigen. Somebody phoned us last week. Jemand hat uns letzte Woche angerufen. Was it last week? Yeah. For, you know, the peace, he wanted peace between himself and the wife. Er möchte Frieden zwischen sich selbst und seiner Ehefrau. And, you know, it was, I did not know, even know what to do. Und ich wusste erstmal nicht, was ich machen soll. Am I to be there for them? Soll ich mich da einmischen? Oh, nein, no, that not just to reject it. Oder soll ich mich davon fernhalten? I don't want to do what the Lord does not want me to Weil do. Weil ich will nicht etwas tun, was er nicht will. Then I said, Father, just guide me. Ich habe den Herrn gefragt, I don't know what to do. Ich weiß nicht, wie ich hier handeln soll. Praise the Lord. Hallelujah. Am I to pick phone and phone the wife? Soll ich mit der Frau, soll ich sie anrufen? The wife was once one of us. Die Ehefrau war for some time, therefore, kurze for Zeit bei uns in der Gemeinde. For a month or two months Für or so. Oder zwei Amen. And she was no longer coming. Und dann ist sie nicht mehr gekommen. Amen. The husband, you know, the message they preach in their church is just, you must be holy, you must not lie, you must not steal, you must not... Sie ist halt nicht mehr zu der Gemeinde von ihrem Ehemann gegangen, weil die Gemeinde von ihrem Ehemann halt im Gesetz ist. Und deswegen hat sie dann für kurze Zeit unsere Gemeinde besucht. Amen. This woman did not continue. Aber diese Frau hat nicht weitergemacht. Because I could see that she loved money. Ich habe erkannt, dass sie Geld liebt. If you love money, you cannot follow Christ. Wenn du Geld liebst, kannst du Christus nicht folgen. If you love money, you cannot follow him. Whatever you love more than him will take you away. Das, was du mehr als ihn selbst liebst, wird dich von ihm wegnehmen. And you know, she was coming from a far place. Sie musste hierhin pendeln. And you know, the ticket money. Und das Ticketgeld. They control her in the ball, in the train, and she paid 40 euro or so. Then. War etwas teurer und dann ist sie auch schwarz gefahren und wurde erwischt und musste 40 Euro When zahlen. When she was going home from the church. Als sie von der Gemeinde nach Hause gefahren ist. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know, and she told me that where she was going before, she does not want to be going there any longer. Gesagt, then I said, why? Gemeinde, wo ihr Mann ist, da möchte sie eigentlich nicht mehr hin. He said, they asked for Kindergeld. Und sie hat dann gesagt, ja, weil die gesagt haben, dass man Teile vom Kindergeld auch in die Gemeinde geben soll. They are after people's money. They are after our money. Hinter unserem Geld. They are after the Kindergeld. Sie sind hinter unserem Kindergeld. Yeah, for some time, now it's just about Kindergeld. We must bring the Kindergeld to the church. Der Pastor spricht die ganze Zeit, dass es Kindergeld gegeben werden muss. Und dann habe ich sie angeguckt. I shook my head. Und dann habe ich mit dem Kopf geschüttelt. Because this woman have been listening to the same person I have been listening to. Und das Interessante in dieser Story ist, dass es gab eine Zeit, wo ich sehr lange die Predigt eines gewissen Pastors mir angehört habe. Und diese Predigt hat mir krass geholfen, meine eigene Beziehung mit message. Jesus Christus zu pflegen und zu entwickeln. Und ich habe dann diesen Pastor dieser Frau empfohlen. Diese Frau hat dann auch angefangen, diese Predigt zu hören. And this girl, this woman have been to this pastor's crusade when he come to Germany. This girl, this lady said she have been there so many times. But I have not been there. I only listen through internet. Und dieser Pastor ist halt aus Amerika und er war schon einige Male in Deutschland und hat hier schon mal Konferenzen gegeben. Und diese Frau war sogar bei diesen Konferenzen hier in Deutschland. Aber ich selber war noch nie auf einer Konferenz, die er hier in Deutschland abgehalten hat. Ich habe mir seine Predigt nur so angehört. Das war aber bevor diese Gemeinde da war. Then I said, as Azil, why is Why is this woman like this? Dann habe ich mich gefragt, Herr, ich weiß, for her, it was all about money. Ja, ich weiß, was diese Predigt aus mir gemacht hast, was du durch diese Predigt aus mir gemacht hast, aber weshalb ist diese Frau immer noch so, wie sie ist? Weshalb hat sie nicht so krass wie mich verändert? She said, the Lord said, I believe, but she refused to believe. Und er hat mir dann gesagt, ja, was sie followed, but she never believed. Sie aber nicht, sie hat nicht somebody geglaubt. Ihr habt das Gleiche gehört, aber einer hat geglaubt und der andere nicht. You know, you can't come to a church as you are today. Wir können alle zu Gemeinde. You can believe the message. One can believe, the other can't believe. Einer kann glauben, der andere glaubt nicht. No matter the shouting. Egal wie laut man schreit. Egal wie laut der Pastor ist. If you remember the woman with issue of blood. Wenn wir uns an die Frau mit Blutung erinnern. They were touching Jesus. Alle haben Jesus angefasst, aber nur einer wurde geheilt. That you are touching him does not mean you are healed. Heißt nicht, dass du heilig bist. You touch him with the hand of faith. You believe. Im Glauben müssen wir ihn berühren. You believe. Im Glauben. And Lord, can we not touch, you know, if I see all this big church. Wenn ich die riesige Gemeinde sehe. I don't even know if I ever want it. Ich frage mich, ob ich das überhaupt möchte. Because for me, it is quality, I'm not quantity. Denn mir geht es um Qualität und nicht Quantität. I want quality. Qualität. If it is even two people there. Wenn es nur zwei Leute that sind. That even wants to stand. Ja, they stand. No, no, with even one person, you stand like Abraham was just one alone. You know, when God called him. Wie Abraham. Moses was there alone. Was just one alone when he delivered the children of Israel. Als er die Kinder Israels. Did somebody get it? Hat Elisha was just one alone. War auch allein. When what happened? When you know when did the kings? When did the priests of Baal? Remember Elijah? Als die Fürsten. When they caught fire from heaven. Only Elijah was there. When the priests, als die Priester von Baal. There were 400. Ihren Gott gebettelt, angebettelt haben, Feuer vom Himmel regnen zu lassen und nichts ist passiert. Und Elisa musste noch nicht mal, hat den Satz noch nicht mal zu Ende gebracht und es hat Feuer geregnet. Only one! Gegen 300 prophet Mann. Of God. The other, there were 400. Oder 400. Amen. And they caught fire, no fire. Sie haben gerufen, aber Gott it's ist taub. Not quantity, it's quality. Es geht nicht um Quantität, sondern um Qualität. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. The peacemakers are not those that settle husband and wife. Die Friedfertigen oder die Friedensstifter, das sind nicht Leute, die Eheberatung führen, die Ehepartner wieder zusammenführen. Or settle brothers and sisters. Oder die Geschwister miteinander friends versöhnen. Friends. Oder Freunde miteinander versöhnen. Praise the Lord. Halleluja. That is not what Christ is calling. Das ist nicht das, was Christus hier in Matthäus 5, 9 meint. He is the peacemaker. Er ist der Friedensstifter. He made peace between you and God. Sorgt für Frieden. That's why we are now able to be called God's children. Zwischen dir und Gott. Und deswegen haben wir das Recht, Kinder Gottes zu heißen heute, weil er Frieden gemacht hat mit den Menschen, indem wir dann dadurch in sein Königreich kommen können. Amen. Amen. Preaching Christ to them. Und helping them wir sind die Friedfertigen, indem wir Leute zu Christus bringen und auch dafür sorgen, dass Menschen Frieden haben mit Gott. Matthew 10. Please go to Matthew 10. Praise the Lord. Matthäus 10. From verse 34. Matthäus 10. 34. He said, think not that I come to send peace on earth. I did not come to settle husband and wife. Ich bin schon da, Eheleute miteinander zu versöhnen. Is somebody getting it? Ralph, can you help us to read verse 34? 34. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Abato, can you help us to read verse 35? 35. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. That is no peace. Das ist nicht Frieden. That is not what religion copies. Das ist nicht, was Religion Frieden nennt. That is not what man copies. Das ist nicht, was der Mensch Frieden nennt. Praise the Lord. Halleluja. Amen. The peacemaker is peace between God die and man. Die Frieden zwischen Menschen und Gott machen. Also if you go to Luke 12. Durch Jesus Christus. Praise the Lord. Halleluja. Luke 12. Lukas 12. Praise the Lord. Halleluja. Bringing people to Christ through Christ. Leute zu Christus bringen durch Christus. Amen. Amen. Allow Christ to walk in you and Christus God. No, it's not you bringing them to Christ. Nicht, it's Christ doing the job through you. Sondern dass Christus das Werk durch dich hindurch vollbringt. Amen. Lukas 12. Suppose you that I am come to give peace on earth. 51. I tell you, nay, but rather division. The day I read here, the first as a division. Meint ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf Erden zu geben? Nein, sage ich euch, sondern vielmehr Entzweiung. I thought it was only on my Bible that this one is. Und ich dachte am Anfang, es steht nur in meiner Bibel. Who wrote it? Entzweiung wird das geschrieben. Because all the time we believe that Jesus is peace, man of man. Wir sehen, da, ich habe immer gedacht, dass Jesus Christus für Frieden ist. Er will Frieden, er will Ruhe, er will einfach Gemeinschaft. He said, but no, but rather division. For from henceforth there shall be five in one house, divided three against two, and two against three. If you choose Christ, people will divide against you. Wenn du dich für Christus entscheidest, werden Leute sich gegen dich wenden. Except you don't choose him. Es sei denn, du wählst nicht ihn. Why was Paul going from prison to prison? Wieso ist Paulus von Gefängnis zu Gefängnis? Because he chose Christ. Weil er sich für Christus entschieden hat. Amen. Amen. Jesus said, woe unto those that men would say they are so good. Jesus hat gesagt, wehe denen, von denen Menschen schwärmen. Because if you choose Christ, they will not say you are so good. Weil wenn du dich für Christus entscheidest, werden sie nicht von dir schwärmen. Praise the Lord. Amen. The Father shall be divided against the Son, and the Son against the Father. You know, religion will just say this is, you know, maybe they will just remove it from their Bible. Vielleicht Religion will das vielleicht zensieren oder umschreiben oder irgendwas damit machen. Unity. Einheit. Unity should be the unity of Christ. Einheit muss mit Christus anfangen. It's better you are divided in Christ than you are united in evil. Getrennt zu sein in Christus als vereint zu seinem Bösen. It's better you allow Christ to divide you than being one in evil. I'm fighting you. You are against him. Somebody get in. Gemeinsam bekämpfen. Against the daughter and the daughter against the mother. The mother-in-law against the daughter-in-law. So it has been there. Es war von Anfang an schon da. And the daughter-in-law against her mother-in-law. Praise the Lord. Hallelujah. Look at verse 54. 54. He said also to the people, when you see the cloud rise out of the west, straight away you say, there cometh a shower. And so it is. And when you see the south wind blow, you say, there will be heat, and it cometh to pass. Hypocrites. You can't discern the face of the sky and this the earth, but how is it that you cannot discern this time? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Daddy, thank you. Das Wetter könnt ihr beurteilen, aber ihr könnt nicht beurteilen, wessen Zeit es jetzt ist. Let me see it again. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. He wants us to discern this time. Er möchte, dass wir die Zeit erkennen. That he is the solution. Dass er die Lösung ist. He is everything. Dass er alles ist. Everything was created alles by him and for ihn, him alone. Von ihm und durch ihn erschaffen worden. Amen. Amen. It is no longer about you. Es geht nicht about uns, him. So um ihn. You have his life. Wir haben jetzt sein Leben. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. We just read of that of peacemaker. Wir haben gerade über die Friedfertigen gesprochen. In Luke 2:13-14. Lukas 2:13-14. Heaven rejoices for the peace between God and man. Steht, dass der Himmel sich freut über den Frieden zwischen Gott und Mensch. There was joy in heaven when Jesus was born. Als Jesus geboren wurde. Because there is not going to be peace between God and man. Frieden im Anmarsch war. It's not the peace between Mensch man and Gott, man. Aber nicht der Frieden zwischen Mensch und Mensch. Because if you do not have peace with God, wenn wir you can never Gott, have peace with man. Wenn wir keinen Frieden mit Menschen haben. Jesus said his peace. Sagt, it's not mein between Frieden man and man. Ist nicht der Frieden zwischen That's Menschen. Between God and man. Der Frieden zwischen Gott und Menschen. The religion said the other side. A religion about auf die andere Seite. That you have to honor your mother and your father. Du musst deine Eltern ehren. Du darfst keinen Stress mit ihnen haben. Das ist nicht das, was Gott will. Honor your mother and your father. Eltern. Adam was. Imagine who Adam is to honor. Wen musste Adam ehren? He did not have mother and father just like you have today. So wie du was having only God. Er hatte nur Gott. His honor God. Sie sollen Gott ehren. His honor Christ. Christus ehren. Somebody getting it? Mm. If you honor Christ, you honor your mother and your father. Wenn du Christus ehrst, dann wirst du auch deine Eltern richtig ehren. Amen. You know, parents always depend on children. Eltern verlassen sich auf ihre and Kinder. It's so wrong. Und das ist falsch. Amen. Especially Africa. Besonders in Afrika ist das so. Amen. Parents, you know, they depend. You know, you pull that load. That load is too heavy for your son. Kinder sind sozusagen die Krankenversicherung der Eltern. Und diese Last ist einfach zu groß für die Kinder. They depend on their children heavily. Here they depend on social. Hier verlässt man sich auf den Staat, auf die Sozialhilfe. Africa, they depend on their children. Verlässt man sich auf seine Kinder. But both are wrong. Aber beides ist falsch. You have to depend on Christ. Wir müssen uns auf Christus verlassen. Amen. Amen. He said, come unto me. He did not say, go to your son. Go to your so, is somebody getting it? He did not say go to people. He said come unto me. I know who to go through to be there for you. Ich weiß, durch wen ich arbeiten muss, um dir zu helfen. Amen. Amen. I know who to go through. Ich weiß, durch wen ich arbeiten muss. You know, that's why don't you know once it comes to children, Africa they are so it's so heavy in their heart. Das ist so eine Fels in ihrem Herzen. That if you born children, children will born you. Wenn du Kindern das Leben schenkst, werden sie dir im Alter das Leben you auch schenken. You give birth to children, so that your children will give birth to you. Du schenkst deinen Kindern das Leben, damit sie dir im Alter auch das Leben schenken. It's evil. Aber das ist bösartig. That's not Christ. Das ist nicht Christus. Amen. Amen. Christ is to take care of Christus. You. Christus. Amen. Amen. Für dich sorgen. You know, you can have 10 children and none of them is taking care of you. Du kannst 10 Kinder haben und alle von denen kehren sich nicht um dich. Ah, you can have one child and that child will kill you. We take gun and just kill you, blow your head off. Okay. Du hast ein Kind, das bringt dich sogar auf und tanzt auf deinem Grab. Praise the Lord. Amen. He is, you know, allow it to be him. Lass he's not the best. Er es ist. He is the best for you, Christ. Amen. Er ist das Beste für dich. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Religion will tell you it is peace between man and man. Religion sagt, es ist der Frieden zwischen Mensch und Mensch, den müssen wir verfolgen. I can remember when my children they were going to marry here. Ich weiß, als meine Kinder hier geheiratet haben in unserem Garten. Amen. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. You know, one of their parents, their pastor phoned me. Einer der Elternteile, der Pastor hat mich angerufen und es war Krieg. Real war. You know. The pastor was quoting the Bible. Der Pastor hat die Bibel zitiert. But he never quoted the truth. Aber hat nicht die Wahrheit zitiert. Quote religion. Er hat Religion zitiert. Quote, it was all about information. Es war ganz and Information, not revelation. Information, aber nicht Offenbarung. I don't know how to be there for somebody that hates the truth. Ich weiß, wie ich für jemanden da sein kann, der die Wahrheit hasst und verweigert. Amen. Mm. I cannot help somebody that is not hungry of the truth. Ich kann jemandem nicht helfen. Amen. Quoting, you must honor your father, you must honor your mother. I said, the parents you are even talking about, do they honor Christ? Ich habe gefragt, die Eltern, von denen du redest, ehren sie Christus? You know, if your child is going to marry, wenn dein Kind heiratet, if you do not, you know, you don't fight them. Du bekämpfst what you do is go to Christ. Nicht if you are really a child of wenn God, mein kind Gottes wird, go to Christ. Allow Christ to reveal. He said the Holy Spirit will reveal all der things. Der Heilige Geist wird dir alles offenbaren. He is to reveal things to you. Is somebody getting it? And you have the power to stop anything. Und du hast auch die Kraft, Dinge zu bilden. Amen. If you follow Christ. Wenn du Christus folgst. But you never follow Christ. You follow religion. Also, wir folgen nicht Christ, wir folgen Religion. Praise the Lord. Amen. He was quoting, you honor your father, you honor your mother, you honor this, you because your mother is against the marriage, your father is against the marriage. I said, are you really a pastor? Ich habe gefragt, bist du ein Pastor? Are you sure Oh, you are really ich a pastor. Sein Pastor bist. All you are saying is about man. I'm nothing about was Christ. Gesagt, das ist menschlich. What about Christ? Christus? Was sagt Christus dazu? He said, no, just forget about that one. Oh, hat gesagt, vergiss ihn. Now, once you come to marriage, his mother and father. Wenn ihr geht, dann geht zum Eltern. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if it is about mother and father, as this man said, wenn es um Eltern then geht, Adam could have not married. Hätte Adam nicht Adam was not having a mother and father. Adam hatte Mutter und Vater. He only have God. Er hatte nur Gott. And God gave. Und Gott gab ihm. Amen. Das, was we have our parents. Our parents, we are not to go. We are not to hate them. Wir sollen unsere Eltern nicht hassen. Amen. But you know, they never follow Christ. Sie folgen Christus. But they want you to follow them. Aber du, sie two wrong can never make it right. Aber wir sind dann beide, liegen wir beide falsch. The blind, the blind lead the blind. They will both fall into the same hole. Wenn Blinde that's Blinde what Jesus führen, said. Werden sie beide in ein Loch fallen. Amen. Mm. If they are rejecting Christ, rejecting Christ. Christ is saying this marriage belongs to Christus me. Sagt, diese Ehe gehört and mir. You say no. Why? Because there's nein, no money. Because there's nothing. Weil da kein no Ferrari. Kein no Ferrari. Ist, weil da kein no Porsche. No, you know, no house, no car. Kein Haus, kein Auto vielleicht. Is somebody getting it? Praise the Lord. Amen. It should be about Christ. Es soll Christus sein. Amen. Amen. Ah. And that is why there is no end to fighting one another. Deswegen wird der Kampf niemals aufhören. Because we believe his peace between God, man and man. Weil wir religion. Den Frieden zwischen Mensch und Mensch verfolgen. And that peace, you know, the peace between man and man can never aber work without Christ. Aber dieser Frieden wird niemals entstehen ohne Jesus Christus. Without Christ. Ohne Jesus Christus. Except you can see him, then you can have peace. Erst wenn du ihn siehst, he is the peacemaker. Wirst du Frieden is somebody getting mit anderen Menschen. If you read what do you call it? Isaiah 11. No, I told you to read it the other Isaiah time. Lesen. Amen. Amen. 1 to 11. Amen. Just read it. Amen. 1 bis 11. If you read it, you see, said there is no, you know, a lion, you know, cat and rat can will not become one in Christ. Katz und Maus und dann auf einmal no matter the fight, once Christ is in the middle, they wenn become Christus family. Da ist, dann werden sie zur Familie. Keiner kratzt sich die Augen aus. If Christ, absent of Christ is to be Satan. Aber wenn Christus nicht da ist, dann sieht man nur noch rot. My problem has never been man. Das my problem has never been man. Ist nicht der Mensch. Amen. Amen. My problem has never been man. Das Problem der Menschen ist nicht der Mensch. If you really know that the peace is between God and man, then it is over with fighting one another. Ja. Wenn wir erkennen würden, dass es um den Frieden zwischen Gott und Mensch geht, dann, it's over, we're fighting dann one another. Wäre der Kampf zwischen Menschen, der Krieg auf der Welt heute, wäre weg. If you have a problem with somebody, wenn wir Probleme haben you mit go Leuten, to the Lord. Dann gehen wir zum Herrn. Have peace with the Lord. Hab Frieden mit remember dem Herrn. What he did for erinnere you. Dich an das, was er für dich getan amen. Hat. Amen. It will set up you and es your sister or your dich brother mit deinen Geschwistern versöhnen. Is somebody getting it? But if you are full of flesh, there will be fight. Bist, if you are full of the Lord, there will be no fight. Bist, dann where is fighting coming from? It's woher coming kommt from, dieser Kampf? From flesh. Es kommt aus dem Fleisch. Where is division coming kommt from flesh? Es kommt aus dem Fleisch. Look at husband and wife today. Ihr if you are not afraid of marriage, you are not you are not listening to news. You are not paying attention. Wenn du keine Angst hast vor Ehe, dann guckst du kein Fernseher. Oder hast kein Internet. Marriage is bon better. You know what is bon better? Hey. Try your luck. So, try your luck. Go and try that. That's what marriage is. Bon better. Ehe ist so wie. The Venice that we understand. Ist wie Schere, Stein, Papier. Try your luck. Es ist eine Glückssache. That is not marriage. Aber das marriage Ehe. Is ordained by God. Ehe sollte von Gott. He is anointed. Gesalbt sein. He is ordained by Him. It is forever. Es ist für immer. You marry here and there again. You are still there together. Du bist in heaven with hier Christ. Vereint dieser Person und dort it's not one is in heaven, the other one is in hell. Nicht der eine ist und nicht dass der eine. It will be better you don't even marry. Und es ist besser, dass ihr gar nicht verheiratet gewesen. Praise the Lord. Amen. Seeing the father of your children in hell, meanwhile you are in heaven. Zu sehen, wie der Vater deiner Kinder in it's der Hölle painful. Brennt, das ist schmerzhaft. Let Christ choose for you. Lass du das Christus für dich. Praise the Lord. Halleluja. Again, man's problem has never been man. Das Problem der Menschen war nicht, ist nicht der Mensch. It has never between be man or man. Es war nie der Mensch. But God and man. Sondern es ist zwischen Gott und Mensch. If it has never been man and Satan. Es war auch nicht der Mensch und der Teufel. Satan is not your problem. Der Teufel ist nicht dein Problem. Your problem is God. Ist Gott. Amen. Amen. You know in Genesis. In 1. Mose. Satan was not there. Der Teufel war nicht da. It's God that told Adam. Gott hat if zu Adam you disobey gesagt, me. Wenn du mich missachtest. He did not even mention Satan. Der Teufel ist hier. And that's why it's not about Satan. It's about Teufel. You. Es geht um dich. And your relationship und deine with Beziehung Christ. Mit Jesus Christus. Are you getting it? And you know we promote Satan a lot today. Satan Teufel. Here, Satan there. You see, I've read you, I'm popular. Der Teufel denkt sich krass. He's so popular everywhere. Ich bin echt bekannt. Amen. You know, they never stop calling me. Sie rufen mich ständig. Can you see how they love me? Seht ihr, wie sie mich lieben? Amen. They never, before they say one thing, they say I'm the one. Before they know that I'm busy. They know how hard sie work wissen, I am. Sie wissen, wie beschäftigt ich bin. Praise the Lord. Halleluja. You go to Genesis, you see that the problem has never wenn been between God and man and Satan. Erklärt mir, dass es nicht zwischen Teufel und Menschen war, sondern God. Gott und Mensch. We thank God for Jesus Christ. Wir danken Gott für Jesus Christus. That is the peacemaker. Dass er der Friedensfürst ist. You know, we are in Matthew 7 on Wednesday. Wir waren am Mittwoch bei Matthäus 7. Where it said beware of false prophets. Wo steht, wir sollen uns in Acht nehmen vor falschen Propheten. Beware of religion. Nimmt euch in Acht für Religion. Of what religion call vision. Vor dem, was Religion Vision ist. Amen. What they call vision. Was sie Vision nennen. Beware of people's prophecy. Nimmt euch in Acht für die Prophezeiung der Menschen. Beware of people's, you know, what they read. Und was sie lesen. They read evil books. Sie lesen bösartige Bücher. They read that takes them away from the truth. Die sie wegnehmen von der Wahrheit. Amen. I thank God. I just started thank you. How you created me. Ich danke Gott, wie er mich erschaffen hat. Amen. Because I don't read books. Ich lese keine Bücher. Before this time, I was always condemning myself. Bevor habe ich mich dafür fertig. Why can't I read books? Wieso kann ich kein Buch zu Ende? If you don't give me novel, just the first page. Die erste Seite. Before 2-3 lines, I'm tired of it. Ich habe es schon satt. I say, what is this? Schreib mich, was ist das? So I'm the one that we don't read all this one. So alles lesen. Ich schaff das nicht. Then I go to the bank. Then I don't have time for this book. Und leg's auf Seite. I'm a good listener. Ich kann gut zuhören. I can hear some message. Ich kann but to read, zuhören, I don't lesen. Like it at all. Gefällt mir nicht. You know, I did not know that he's even using it to save me. Und ich wusste nicht, dass er das aber nutzt, so, um mich zu retten. A lot of they read different books. Und viele Leute lesen viele verschiedene you better Bücher. Allow it to be this book. Lass lieber zu, dass es die Bibel ist. A lot of you know, religion have their different weil books everywhere. Ihre verschiedenen Schriften. That you know through reading them, you are going to write something in your heart. Und indem wir das that lesen, you fight your faith. Schreiben wir etwas in unser Herz, was dann wiederum unseren Glauben angreift. I know there are some that can help you. Ich weiß, es gibt ein paar Bücher, but die uns helfen. The ones that cannot help you are more than the ones that can help you. Die uns nicht helfen, als die uns helfen. And before you know the one that cannot help you, that can help you. The ones that have polluted you have already polluted you. Und bevor du das erkennst, was dir hilft, hat dir das, somebody was dir eben nicht hilft, schon Steiner genug in den Weg. Then it's better to go to the Holy Spirit. Dann einfach zum Heiligen Geist zu gehen Bible. Und zur Bibel zu gehen. Amen. Mm. I don't need, don't buy me books for this Christmas present, please. Ich habe mit Bücher zu Weihnachten. I don't need it because I'm going to keep it in Keller. Weil ich werde sie wieder aufnehmen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Again, beware of false prophet. Beware of what religion call vision. Und durch den Acht vor dem, was Religion Vision. What they call love. Was sie lieben. What they call mercy, joy, was peace. Barmherzigkeit. Parents. What they call parents. Selbst was die Eltern nennen. Christ should be your parents. Weil Christus sind unsere Eltern. What they call friends. Was sie Freunde nennen. Amen. Amen. Jesus said we are his friends. Jesus sagt, wir sind seine we Freunde. Have just one friend. Wir haben nur einen Freund, und das ist Christus. Amen. Amen. What you call family? Familie, beware of what religion call family. Wir müssen achten vor dem, was your Familie is Christ. Unsere Familie ist Christus. Praise the Lord. Halleluja. Don't let Satan tell you otherwise. Lass nicht zu, dass der Teufel etwas anderes einredet. Amen. You better like me. Like me. Because we are going to be together, if you like it or not. Für immer zusammen, sein Himmel. When Jesus comes. Wenn Jesus kommt. Amen. You are going to be. I will sit down. Paul, Peter, they all sitting down. You always sit down too. Du bist auch dabei. So you better start like me, liking me here. Deswegen mach ich lieber jetzt. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. Beware of false prophet. Nimmt euch in Acht vor falschen Propheten. The old prophecy. It's not the same as the new prophecy. Die alten Prophezeiungen sind nicht wie die neuen Prophezeiungen. Amen. Amen. The old has been about telling people their old life. In den alten Prophezeiungen ging es oft darum, Leuten ihr altes Leben zu offenbaren. It's about telling people what is going to happen. Oder ihr den Leuten die Zukunft offenbaren. Amen. Amen. The new is about knowing. You know what is going to happen. Christ is your life. Wissen, was passiert, weil Christus Christ is the one happening Zukunft. In your life. Und er ist unsere Amen. Praise the Lord. The Bible says he never changed. Die Bibel sagt, er verändert sich. He remained the same er forever. Gleich. Praise the Lord. Hallelujah. Where there is no vision, the people perish. That's what the Bible says. Die Bibel sagt, dort wo es keine Vision Proverbs gibt, 29, verse 18. Dort wo es keine Vision gibt, da gehen die Leute zugrunde. Where there is no vision. Es keine Vision. He's not talking about the old vision. Aber er redet He's talking about where there is no Christ, the people perish. Von Weissagen über die Zukunft, sondern er spricht über die Zukunft. People are looking for vision everywhere. Weil so viele Leute suchen nach so Vision. Tell them, what is going to und wollen happen. Leuten die Zukunft vorhersagen. Because they don't know what is going to happen. Weil sie nicht wissen, was in ihrer Zukunft passiert. That God chooses them, you should know what is going to happen. Wir sollten wissen, wie unsere Zukunft aussieht. Christ remains the same. Unsere Zukunft ist Christus und er bleibt gleich. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Christ remains the same. Christus bleibt gleich. In our life. In unserem Leben. In everything we do. In allem, was wir tun. Praise the Lord. Halleluja. And in Matthew 12, Christ said he is the only vision. Und in Matthäus 12 steht das. 12, verse 39 to 40. Dass er die einzige Vision ist. Amen. He said he is the only vision. Er ist die einzige Vision. Adulterous and not even an adulterous generation, they look for vision. Er sagt, ihr ehebrecherisches und böses Geschlecht, ihr sucht ständig nach Zeichen. But he is the only vision. Aber er ist das einzige wahrhaftige Zeichen, was wir sehen sollen. This period we are, which is sind. The period of the Holy Spirit. Die Zeit des Heiligen Geistes. Christ is the only vision. Das Christus die einzige Vision, die wir haben. Babies don't need any vision. Babys brauchen keine Vision. They don't need anything. They don't need to see their future. Sie brauchen ihre Zukunft. Do they need it? Do they even worry about it? Die sorgen sich Look at how he's sleeping here. They only need their parents Sie brauchen to live. Ihre Eltern zu leben. You only need Jesus Sie to brauchen live. Einfach nur Jesus, um zu leben. Believe him. Amen? Amen. Without parents, baby can do nothing. Ohne Eltern kann das Baby nichts Just machen. Like Jesus said, without me, you genau can wie do Jesus nothing. Sagt, ohne mich könnt Christ ihr wants nichts us tun. To be aware of those that need our help and those that want Those that we want to help. Jesus sagt, wir sollen uns in Acht nehmen vor den Leuten, die unsere Hilfe brauchen und die Leute, denen wir helfen. And then somebody asked for our help. Jemand hat nach unserer Hilfe gebeten. All I have been praying for him. Und ich habe für diese Person gebetet, auch für die Ehefrau. Amen. Gebetet. They have separated now. Amen. Sie haben sich, the wife pack out of the house. Die Amen. Frau ist aus der Wohnung ausgezogen. Praise the Lord. Christ's word is prevention. It's better than cure. Aber Christus ist Vorsorge besser als Nachsorge. Amen. If this man had been taking his wife to the, you know, they don't want to listen to Christ. Sie wollen Christus nicht zuhören. If the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Die Furcht des Herrn ist der Anfang if der Weisheit. If their focus is Christ, wenn ihr Fokus auf Christus this ist, problem will not even come in. Das Problem gar nicht aufgetaucht. Amen. Where is this problem coming Woher from? Kommt dieses Problem? It's coming from the flesh. Es kommt aus dem Fleisch. Amen. And we want to be there for them, to ich help them. Sein, but it is helfen. Not what I want, Aber es ist but nicht what das, was Christ ich will, wants. Das, was Christus if people have problems Wenn Leute Probleme and come haben, to me, zu mir kommen, the Lord said, how am I going to settle them? Der hat gesagt, wie soll ich das bewältigen? How am I going to settle those without the truth? Wie soll ich die Leute versöhnen, die Wahrheit nicht lieben? Those that don't love the truth. And those Wahrheit that don't lieben, desire the truth. Die Wahrheit nicht He said, I am going to settle them with lies. Ich werde sie mit Lügen Amen. Because that is what they are expecting. What am I going to say to them? Was soll ich ihnen sagen? You know, I'm preaching Christ to them. They cannot even get it. They are not used to it. Predige, können sie das nicht greifen? How can you settle unbelievers? Or religious people? It's not even me, Leonard. All of you. How can you settle them? Wie sollen wir sie versöhnen? You know, people are going to come to you with problems. Zu dir kommen, mit How are you going to settle them? Und wie willst du diese Probleme lösen? I don't know of any of you. I don't know if any of you have experienced that somebody, unbeliever, coming to you to settle. Einer von euch schon mal miterlebt hat, dass ein Ungläubiger zu euch gekommen ist und have you experienced it? How many of you? Geheult hat und gesagt hat, ich habe ein Problem, kannst du mir irgendwie helfen? Sometimes you don't even know how to start. Nicht, was du sagen sollst. Because you are not going to use flesh. Weil du kannst nicht das you Fleisch have the spirit. Du hast den Geist. And what they are expecting is flesh. Aber sie erwarten das Fleisch von dir. No wonder Jesus did not settle them in Luke 12. Kein Wunder, dass Jesus sie nicht versöhnt hat in Lukas 12. Is somebody getting it? He did not settle them in Luke 12. In der Geschichte in Lukas 12. Amen. But in Matthew 11, Matthäus 11, somebody was having a problem. Hat jemand ein Problem? And he sent his two disciples to Jesus. Und er hat seine zwei Jünger zu Jesus geschickt. Amen. Who knows the person? John the Baptist. Johannes der Täufer. Amen. He was having a problem. Johannes der Täufer steckte ein Problem. And he sent his disciples to Jesus. Und er hat seine Jünger zu Jesus geschickt. And what did Jesus do? Was hat Jesus he referred John to the scripture. Er hat Johannes to auf the die truth. Schrift verwiesen. Amen. Auf die Wahrheit verwiesen. What are you going to refer the unbelievers to? Wirst du die Ungläubigen verweisen? Auf you don't have the flesh any longer. Du hast nicht mehr das Fleisch. Is somebody getting it? Amen. What are you going to refer them to? Worauf wirst du sie verweisen? You cannot refer them to Christ because they don't even have Christ. Du kannst nicht auf Christus verweisen, weil sie Christus nicht haben. Look at Luke 12. Quickly go there, please. Luke 12. Praise the Lord. Amen. Verse 12, verse 13 and 14. 12, 13 and 14. And one of the companions said unto him, Master, speak to my brother that he divide the inheritance with me. You know, somebody is having a problem with a brother. Jemand sagt, er hat ein Problem mit seinem Bruder. Amen. And he came to Jesus. Und er kam zu Jesus. Come and say to us. Komm und versöhne uns. Klär das. Amen. Amen. Look at what Jesus said. Look at what Jesus you know, said. The peacemaker, what religion we call. Was Religion you know, würde. You know, pastor, we just said to them. Würden sich aufbauschen und that's sich dazwischenstellen und anfangen zu reden und zu klären. I'm das ist not nicht meine there. Aufgabe. Let Christ be who said to you. Lasst zu, dass Christus euch versöhnt. Is somebody getting it? Praise the Lord. And he said unto him, Man, who made me a judge or a divider over you? Praise the Lord. And he started revealing the truth to them there. Wer hat mich zum Richter oder Erbteil über euch gemacht? Und er hat angefangen, ihnen die Wahrheit zu offenbaren. Who made me a judge over you? Er hat mich zum Richter über euch gemacht. Er hat sich nicht in diese Situation because that is not his business. Gebracht, weil das ist nicht because seine what Aufgabe. Is he going to give them? Was wird er ihnen geben? Instead of giving people flesh, don't settle them. Leave anstatt them. Ihnen Fleisch zu geben, dann verschwindet sie. Is somebody getting it? Instead of giving somebody, just giving them the flesh, you know, you walk in different places. And people are going to have problems, they want you to speak. If you cannot speak Christ, don't speak at all. So are you getting it? If you cannot speak Christ, maybe that's not your business. Who made me a judge over you? Matthew 11. Go to Matthew 11. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Matthew 11. Amen. And when Jesus had heard in the prison the works of Christ, let us quickly read from, you can off it please, it's getting hotter. And it came to pass when Jesus had made an end of commanding his 12 disciples, he departed hence to teach and to preach in their cities. Verse 2. Now when John had heard in the prison the works of Christ, he sent two of his disciples and said unto him, Art thou he that should come, or do we look for another? You can see that you know, John was in problem. Johannes hatte Probleme. He was in prison. Er war im Gefängnis. He needed help. Er brauchte Hilfe. Jesus did not even go there to visit. Jesus hat ihn nicht besucht im Gefängnis. Hey! You know, there are a lot of things that we have to learn from Christ. Viele Dinge, die wir von Christus lernen müssen. Amen. He did not visit. And even when he died, when John was killed, beheaded, Jesus did not resurrect him. Jesus hat ihn nicht auferweckt. Amen. But he resurrected Lazarus. Aber er hat Lazarus auferweckt. Is somebody getting something here? If Jesus was about, you know, when we die. Wenn es Jesus darum geht, dass John could have still been alive today. Wenn Johannes, hat er Johannes auferweckt. Jesus answered and said unto them, go and show John this again, those things which you do hear and see. The blind receive their sight, and the lame walk, and the lepers are cleansed, and the deaf hear, and the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. That's Psalm 22, verse 26. Er zitiert gerade Psalm 22. You know, John already know all this. Johannes weiß diese Sachen. You know the scripture. Er kennt die Schrift. And Jesus referred him und Jesus to hat scripture. Ihn genau auf diese Schrift verwiesen. You can only, you know, I can only correct you. If you know the truth, maybe ich you have forgotten it. I remind you of the truth. An die Wahrheit, that's like Jesus die is reminding him. Is somebody getting it? Jesus is reminding Jesus him of something Johannes of the scripture. An die Schrift. Or you can have problem and you don't know how it is connected. How to connect the truth to that problem. Aber du hast ein Problem und weißt nicht, wie du die Wahrheit zu diesem Problem mit diesem Problem verbindest oder inwieweit die Wahrheit das Problem auflöst. It's not you don't know if you don't know the truth, but you want to know the truth, then I'm there. But you don't know the truth, you don't want the truth, you don't desire the truth, you don't want me to come with flesh. Und willst, dass ich mit dem Fleisch komme? I don't have flesh. Ich habe das Fleisch nicht. I cannot give you what I don't have. Ich kann dir das nicht geben, was ich nicht habe. I can only give you what I have. Ich kann dir nur das geben, was ich habe. You learn to have Christ alone. Und lerne, Christus allein zu haben. Is somebody getting it? Stop, you know, let me just speak as others are speaking. Stop it. Amen. You open the door for Satan to come in. He knows that you are there for them. He knows what is coming out from you. It's his own properties. You are under his territory. Praise the Lord. Then in verse 6, and blessed is he whosoever shall not be offended in me. Blessed is he who is not offended in me because of whatever is passing through. Glückselig ist der nicht Anstoß nimmt wegen den Umständen. Wenn nicht sauer ist wegen den Umständen. He's not saying, why did you not help me? Wer why are you not there for me? Frage stellt wegen den Umständen in seinem Leben, sondern immer noch glaubt, dass Amen. Er da ist. No matter what happened, egal was in seinem Leben passiert. In deinem Leben passiert das. John was beheaded. Johannes wurde getötet. He's in heaven aber er ist im Himmel heute. He's not in hell. Er ist nicht in der Hölle. Amen. If even he was not beheaded, he could have not still be alive today. Und wenn er nicht geköpft worden wäre damals, wäre er heute trotzdem nicht mehr am Leben. Praise the Lord. Halleluja. He could have not even still be alive. If he had rejected Jesus, no, he could have not even still be alive. Praise the Lord. Halleluja. You know, Jesus did not use flesh. Jesus hat das Fleisch nicht benutzt. To help John the Baptist. Um Johannes den Täufer zu helfen. Is somebody getting it? We love to pet people. Wir wollen Leute gern trösten. Amen. We love to pamper people. Pamper. Sie betüddeln. You pamper the people like baby. Wir betüddeln sie wie Baby. You want you pet them. Amen. That's sie. Not Christ's work. Christ's work, there should be no petting. In Christus, da sollten wir Leute nicht you betüddeln. You refer the truth might be bitter. Go there. Take them there. That is the only way they can be saved. Papa can never save you. Nur so können is somebody getting it? Kann sich diese Wunde schließen, Christus? And as they depart, verse 7, Jesus began to say unto the multitude concerning John. He's not talking the flesh, the outside, concerning John. He did not say it so that they say it to him. Are you getting it? He don't give flesh to anybody. Und er gibt das Fleischliche nicht den Menschen, um sie zu trösten. Als die Jünger von Johannes dann weg waren, um das, was sie von Jesus gehört haben, an Johannes weiterzugeben, hat Jesus dann angefangen, über Johannes das Äußerliche über Johannes, den Menschen zu verkündigen. What went ye out in the wilderness to see? A reed shaking in the wind? Vers 8. But what went ye out for to see? A man clothed in soft raiment? Behold, they that wear soft clothing are in king's houses. But what went ye out for to see? A prophet? Yea, I say unto you, a more than a prophet. For this is he of whom it is written, Behold, I send my messenger before your face. We shall prepare your way before thee. If you keep on petting people with flesh, Leute mit dem Fleisch trösten, that problem will never end. Wird das Problem sich nicht lösen. It's always there. Es wird immer da sein. Keep on coming. Es wird sich and they will always need flesh. Und man wird immer wieder that Fleisch if you refer them to Christ, aber wenn sie auf Christus verweisen, the Holy Spirit take off. Wird der Heilige walking. Geist arbeiten können. It's not doing the job. Und er kann das Werk vollbringen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Can you see the difference between the two? Sehen wir den Unterschied zwischen the reason why we cannot be there for them. Der Grund, weshalb wir für sie nicht da if sein they are hungry of the truth, wenn sie hungrig sind we nach der Wahrheit, be there for them. Können wir für sie da but sein. If they are not, aber wenn sie es nicht sind, we don't have what they are hungry of. Wir haben da nicht das, was and sie we cannot suchen. Give them. Und das können wir ihnen nicht geben. Praise the Lord. Halleluja. Yeah. Because a lot of churches today they don't preach the truth. Aber viele Kirchen predigen nicht die Wahrheit. It's all about religion. Es geht um Religion und Leben. Amen. And people love it. Und Leute lieben das. That's in Galatians 5:25 says, if we live in the spirit, we will walk in the spirit. Aber in Galater 5 sagt, wenn wir im Geist leben, werden wir auch im Geist wandeln. Praise the Lord. If you have problem, what I need to do is bring you back to the truth. Wenn du Probleme hast, dann muss ich auf die Wahrheit zurückverweisen. Amen. If you have problem, I can see that you are out of it, out of the truth. Raus bist aus der Wahrheit. Because if you are in the truth, you will not have the problem. Wenn du in der Wahrheit wärst, wäre das Problem. Amen. What I need to do is just bring you back to the truth. Ich verweise dich auf die Wahrheit. Just like John the Baptist. Amen. But if you are, for you, it's not about the truth. Aber wenn es nicht um die Wahrheit geht, then we cannot be there for you. Kann man nicht für dich da sein? He is for only those that are hungry of him. Er ist nur da für die, die hungrig sind nach ihm. Praise the Lord. Alleluia. And please also beware of the good of this world. Und nehmt euch auch in Acht für den Guten dieser Welt. Amen. Learn to allow it to be the good of Christ. Das, was Christus gut nennt. Not the good of this world. Und nicht das Gute dieser Welt. I want to say something so that they will say I'm good. Ich will etwas sagen, damit man sieht, dass ich die Freundliche unter uns bin. Dass beware ich bin. Of the good of this world. Nämlich in Acht für den Guten dieser Welt. No, Jesus and his mother, example. Beispiel Jesus und seine Mutter. Amen. The good of this world, we will not say what Jesus said before the mother. Those that are my family, those that believe God. Die an Gott glauben. Amen. You know, we close with this. Go to Luke 11. Lucas 11. Praise the Lord. Hallelujah. Luke 11. Amen. Amen. Verse 28. And it came to pass, as he spake these things, a certain woman of the company lifted up her voice. Praise the Lord. Can you see the good of this world? Lucas 11, vers. Somebody lifting up her voice. 27 and 28. Okay, 27. And it came to pass as he spake these things, a certain woman of the company lifted up her voice and said unto him, Blessed is the womb that bear thee, and the paths which thou hast sucked. Praise the Lord. Yeah. I love Jesus so much. I love his reply. His reply is so hot and sharp. Hammer. It's hammer. You know, somebody wanted to promote flesh. Yeah. Wait, wollte das Fleisch fördern. Amen. Amen. Promoting flesh is promoting Satan. Das Fleisch zu fördern, ist den Teufel zu fördern. You know, my mother. Jesus Jesus was not after the natural Aber Jesus mother. Ging es nicht um die natürliche Mutter. He said, my mother is those that listen to the gospel of Christ and believe. Meine Mutter, they are my mother, die, they are my father. They are my family. Das ist meine Familie. The same thing he's saying here. Das ist gleich, was hier sagt. But he said, yea, rather blessed are they that hear the word of God and keep it. And not those that suck womb or whatever. Die dich ernährt haben als Baby, so die auf dich aufgepasst haben. Jesus is opposite to us today. Jesus ist Gegenteil von uns. Amen. For us is the breast that suck. Bei uns geht es um die Person, die uns aufgezogen hat. You don't belong there anymore. Aber dann gehören wir nicht mehr. You are not happy in the way you are. Wir helfen ihnen nicht, wenn wir so. You put them in danger. Wir bringen sie in Gefahr. You are putting them in danger. Satan will fight them and beat them. Der Teufel wird sie bekämpfen. Because Satan knows who you. Weil Teufel weiß. He knows. No, once you come to Christ, Satan knows that you are opposite him. Weiß der Teufel, dass du gegen ihn bist. And if he knows that you love your mother, your father more than everything, he will kill that your mother. Und wenn er weiß, dass du diese Person so sehr achtest, wird er diese Person als Zielscheibe haben. If you see that it's Christ that you love more, wenn the Holy Spirit protects everything that remains. Wenn Christus dein Ein und Alles ist, wird er auch the Satan fail. Ein und Alles in deinem Leben sein und alles in deinem Leben schützen. Because he always want to kill. Weil der Teufel immer den Kopf einer Sache zerstört. There is no one without head here. Niemand hat ist ohne Kopf. Is there anyone? Jeder hat einen Kopf. We all have head here. Wir alle haben einen Kopf. There is no one. The head is off. It's over. Ist vorbei. And Satan go after the head. Der Teufel ist hinter dem Kopf her. If you allow Christ to be the head. Wenn du zulässt, dass Christus der Kopf ist. Satan is the loser. Der Teufel verloren. But if you make the love of your mother, your father, the head, that whatever they say is fine in your life, you fail woefully. Satan will destroy you, destroy them, and destroy. And no, you will not like to go there. Submit them to Christ, please. Amen. Submit them to Christ by choosing Christ. They might not. They might be hard for them. They might not like it, und wird ihnen nicht but they will say thank you later. Aber sie werden sich später bedanken. Amen. They will say thank you sie werden sich später bedanken, for being there for me. Dass du für sie that in spite of the press, you did not say no. Trotz der Hitze, you did not give in. You did not listen to me. Thank you for not listening to und me. Ihnen nicht zugehorcht for choosing Jesus Christ. Hast, praise Christus the Lord. They will tell you thank you. Und sie werden sich bei dir bedanken. Amen. Früher oder später. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. So we close there. Amen. Amen. I don't know if you have any question, please. Amen. Amen. Follow the good of Christ and not